1951. Sehr geehrte Herren vom Volkswagenwerk, ich muss mich schon wieder beschweren, weil wir von Ihnen überhaupt keine Antwort kriegen. Ist das so, weil wir, wie es das Schicksal nun mal gewollt hat, in der Deutschen Demokratischen Republik unseren Wohnsitz haben? Dabei befindet sich unser Häuschen bei Marienborn, ganz nahe an der Grenze, über die wir nun nicht mehr rüber können, seitdem man den Schutzwall hat leider errichten müssen. Das ist Unrecht, wenn Sie nicht antworten. Mein Mann ist bei Ihnen von Anfang an dabei gewesen, ich erst später. Schon 38 hat er in Braunschweig für VW Werkzeugmacher gelernt. Dann war er Schmelzschweißer und hat, als der Krieg zu Ende ging, gleich wieder beim Schuttabräumen geholfen, weil ja fast die Hälfte zerbombt war. Später, als Herr Nordhoff die Leitung bekam und es wieder richtig losging mit der Montage, war er sogar Prüfer in der Qualitätssicherung und außerdem im Betriebsrat. Auf beiliegendem Foto können Sie sehen, dass er dabei gewesen ist, als am 5. Oktober 1951 der 250.000. VW vom Band ging und wir gefeiert haben. Herr Nordhoff hat eine schöne Rede gehalten. Wir standen alle um den Käfer, der noch nicht goldgelb gespritzt war, wie der Millionenste, der 4 Jahre später gefeiert wurde. Trotzdem war das eine bessere Feier als 3 Jahre vorher, weil damals, als es um den 50.000. ging, nicht genug Gläser da waren und wir Becher aus irgendeinem Kunststoff benutzt haben, worauf viele Gäste und Mitarbeiter ganz tolle Magenbeschwerden bekamen und sich manch einer schon in der Werkhalle oder draußen erbrochen hat. Aber diesmal gab es richtige Gläser. Nur schade, dass in dem Jahr Professor Porsche, der eigentlich und nicht dieser Hitler den Volkswagen erfunden hat, in Stuttgart gestorben ist und deshalb nicht mitfeiern konnte. Der hätte uns bestimmt geantwortet, wenn er unsere Sparkarten von früher gesehen hätte. Ich habe erst im Krieg bei VW Wolfsburg angefangen, gleich nach Stalingrad, als alle ran mussten. Damals wurden ja, wie Sie sicher noch wissen, keine Käfer, aber jede Menge Kübelwagen für die Wehrmacht gefertigt. Im Presswerk, wo ich Bleche gestanzt habe, waren außer Tarif viele russische Frauen dabei, mit denen wir aber nicht reden durften. War eine schlimme Zeit. So habe ich auch die Bombardierung miterlebt. Als es dann aber wieder losging, bekam ich leichtere Arbeit am Montageband. Damals habe ich meinen Mann kennengelernt. Aber erst 1952, als meine liebe Mutter starb und uns ihr Häuschen mit Garten bei Marienborn hinterlassen hat, bin ich in die SPZ gegangen. Mein Mann blieb noch ein knappes Jahr, bis er den schweren Unfall hatte. Vielleicht war das ein Fehler von uns, denn nun hat es das Schicksal so gewollt, dass wir von allem abgeschnitten sind. Nicht mal unsere Post wird von Ihnen beantwortet. Das ist nicht gerecht. Dabei haben wir letztes Jahr unsere Beitrittserklärung zum Volkswagen-Sparvergleich pünktlich abgegeben und Ihnen all die Unterlagen geschickt. Erstens die Bestätigung, dass mein Mann, Bernhard Eilsen, vom März 39 an jede Woche wenigstens 5 Reichsmark eingezahlt und 4 Jahre lang Sparkarten geklebt hat für einen blau-schwarzen Kraftdurchfreudewagen, wie damals noch der VW hieß. Insgesamt hat mein Mann 1230 Mark angespart. Das war damals der Kaufpreis ab Werk. Zweitens ist Ihnen eine Bestätigung vom GAU-Wagenwart der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude zugegangen. Weil aber die wenigen im Krieg gefertigten Volkswagen nur für Parteibonzen bestimmt waren, ging mein Mann leer aus. Deshalb, und weil er nun Invalide ist, erheben wir Anspruch auf einen Käfer, und zwar einen VW 1500 in Lindgrün und ohne besondere Extras. Jetzt, wo schon über 5 Millionen Käfer vom Band sind und sie sogar für die Mexikaner ein Werk gebaut haben, wird es wohl möglich sein, unseren Volkswagen-Sparanspruch zu erfüllen, auch wenn wir in der DDR unseren festen Wohnsitz haben. Oder zählen wir nicht mehr als Deutsche? da Ihr Bundesgerichtshof kürzlich mit dem Hilfsverein ehemaliger Volkswarensparer in Karlsruhe einen Vergleich geschlossen hat, steht uns ein Preisnachlass von 600 D-Mark zu. Den Rest zahlen wir gerne in unserer Währung. Das wird doch wohl möglich sein, oder? Hoffnungsvoll erwartet Ihr Antwortschreiben, Elfriede Eilsen. 1952. Sag ich, wenn Gäste uns fragen, immer noch, uns hat der Zauberspiegel, wie anfangs und nicht nur in Hör zu, das Fernsehen genannt wurde, zusammengeführt, die Liebe kam erst scheibchenweise. Es geschah auf Weihnachten 52. Da standen überall und so auch bei uns in Lüneburg die Menschen gedrängt vor den Schaufenstern der Radiogeschäfte und erlebten, wie auf den Bildschirmen das erste richtige Fernsehprogramm ablief. Wo wir standen, gab's nur einen einzigen Apparat. Na, besonders mitreißend war das nicht. Zuerst eine Geschichte, in der es um das Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht«, einen Lehrer und einen Herrgottschnitzer namens Melchior ging. Später gab's ein Tanzspiel, in dem, frei nach Wilhelm Busch, Max und Moritz rumzappelten. Das alles nach Musik von diesem Norbert Schulze, dem wir ehemaligen Lanzer nicht nur Lili Marleen, sondern auch Bomben auf Engeland verdanken. Ach ja, anfangs quasselte noch der Intendant vom Nordwestdeutschen Rundfunk irgendwas Feierliches, ein gewisser Dr. Pleister, auf den dann die Fernsehkritik Scheibenkleister gereimt hat. Und eine Ansagerin gab's, die in geblümtem Kleid beinahe schüchtern auftrat und alle, und besonders mich, anlächelte. Es war Irene Koss, die uns auf diese Weise verkuppelt hat. Denn in der Menschentraube vor dem Radiogeschäft stand Gundel rein zufällig neben mir. Ihr gefiel alles, was der Zauberspiegel zu bieten hatte. Die Weihnachtsgeschichte rührte sie zu Tränen. Jeden Streich, den Max und Moritz lieferten, beklatschte sie ungeniert. Doch als ich nach den Tagesneuigkeiten, weiß nicht mehr, was außer der Papstbotschaft lief, Mut fasste und sie ansprach, ist Ihnen aufgefallen, mein Fräulein, dass Sie eine gewisse sagenhafte Ähnlichkeit mit der Ansagerin haben, fiel ihr nur ein schnippisches, nicht dass ich wüsste, ein. Trotzdem trafen wir uns andern Tags, ohne verabredet zu sein, vor dem wiederum menschenbedrängten Schaufenster, und zwar schon am frühen Nachmittag. Sie blieb, obgleich ihr die Ausstrahlung des Fußballspiels zwischen dem FC St. Pauli und Hamburg 07 langweilig wurde. Am Abend sahen wir, doch nur der Ansagerin wegen, das Programm. Und zwischendurch hatte ich Glück. Gundel folgte zum Aufwärmen meiner Einladung zu einer Tasse Kaffee. Sie stellte sich mir als ein Flüchtlingsmädel aus Schlesien vor, tätig als Verkäuferin bei Salamander. Ich, der ich damals hochfliegende Pläne schmiedete, Theaterdirektor, zumindest Schauspieler werden wollte, gab zu, dass ich leider in der mehr schlecht als recht gehenden Gaststätte meines Vaters aushelfen müsse, aber im Grunde arbeitslos sei, doch voller Ideen, nicht nur Luftschlösser, beteuerte ich. Nach der Tagesschau sahen wir uns vor dem Radiogeschäft eine, wie wir fanden, witzige Sendung an, in der es um die Zubereitung von Weihnachtsstollen ging. Eingerahmt war das Teiganrühren von launigen Beiträgen Peter Frankenfelds, der später mit seiner Talentsuchsendung »Wer will, der kann« populär wurde. Außerdem vergnügten wir uns an Ilse Werner, die pfiff und sang, besonders aber an dem Kinderstar Cornelia Froh-Bös, einer Berliner Göre, die durch den Ohrwurm »Pack die Badehose ein« bekannt geworden war. Und so ging es weiter. Wir trafen uns vor dem Schaufenster. Bald standen und guckten wir Hand in Hand. Doch dabei blieb es. Erst als das neue Jahr schon begonnen hatte, stellte ich Gundel meinem Vater vor. Ihm gefiel das Ebenbild der Fernsehansagerin Irene Koss und ihr gefiel die am Waldrand gelegene Gaststätte. Um es kurz zu machen, Gundel hat Leben in den heruntergewirtschafteten Heidekrug gebracht. Sie verstand es, meinen seit Mutters Tod mutlosen Vater zu überreden, Kredit aufzunehmen und in die große Gaststube einen Fernseher, nicht etwa das kleine Tischgerät, sondern die Projektionstruhe von Philips zu stellen, eine Anschaffung, die sich gelohnt hat. Ab Mai war Abend für Abend im Heidekrug kein Tisch, kein Stuhl mehr frei. Von weit her kamen Gäste, denn die Zahl privater Fernsehempfänger blieb noch lange bescheiden. Bald hatten wir ein treues Stammpublikum, das nicht nur glotzte, sondern auch ordentlich was verzehrte. Und als der Fernsehkoch Clemens Wilmenroth populär wurde, übernahm Gundel, die nun nicht mehr Schuhverkäuferin war, sondern meine Verlobte, dessen Rezepte, um sie der zuvor recht eintönigen Speisekarte des Heidekrugs einzuverleiben. Ab März 1954, wir waren inzwischen verheiratet, zog dann die Seriensendung Familie Schölermann immer mehr Publikum an. Und mit unseren Gästen erlebten wir das wechselvolle Geschehen auf dem Bildschirm, als habe die Fernsehfamilie auf uns abgefärbt, als seien auch wir die Schölermanns, also, wie man oft abfällig hören konnte, deutscher Durchschnitt. Ja, es stimmt. Wir sind mit zwei Kindern gesegnet, das dritte ist unterwegs. Beide leiden wir ein wenig unserer überschüssigen Pfunde wegen. Zwar habe ich meine hochfliegenden Pläne eingemottet, bin aber nicht unzufrieden mit meiner nebengeordneten Rolle. Denn es ist Gundel, die den Heidekrug fleißig den Schöllermanns abgeguckt, nun auch als Pension führt. Wie viele Flüchtlinge, die ganz von vorne anfangen mussten, ist sie voller Tatendrang. Und das sagen auch unsere Gäste. Die Gundel, die weiß, was sie will. 1953. Der Regen hatte nachgelassen. Als Wind aufkam, knirschte Ziegelstaub zwischen den Zähnen. Das ist typisch für Berlin, wurde uns gesagt. Anna und ich waren seit einem halben Jahr hier. Sie hatte die Schweiz verlassen, ich Düsseldorf hinter mir. Sie lernte bei Mary Wigmann in einer Dahlemer Villa den barfüßigen Ausdruckstanz. Ich wollte in Hartungs Atelier am Steinplatz immer noch Bildhauer werden, schrieb aber, wo ich stand, saß oder bei Anna lag, kurze und lange Gedichte. Dann geschah etwas außerhalb der Kunst. Wir nahmen die S-Bahn bis zum Lehrter Bahnhof. Dessen Stahlskelett stand immer noch. Vorbei an der Reichstagsruine, dem Brandenburger Tor, auf dessen Dach die rote Fahne fehlte. Erst am Potsdamer Platz sahen wir von der Westseite der Sektorengrenze aus, was geschehen war und im Augenblick, oder seitdem der Regen nachgelassen hatte, geschah. Das Kolumbushaus und das Haus Vaterland qualmten. Ein Kiosk stand in Flammen. Verkohlte Propaganda, die der Wind mit dem Qualm aufgewirbelt hatte, schneite in Flocken schwarz vom Himmel. Und Menschenaufläufe sahen wir hin und her ohne Ziel. Keine Fopos, aber eingeklemmt in der Menge sowjetische Panzer, T-34. Den Typ kannte ich. Warnend stand auf einem Schild: Achtung, Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Einige Halbwüchsige wagten sich mit und ohne Fahrrad dennoch rüber. Wir blieben im Westen. Ich weiß nicht, ob Anna anderes oder mehr gesehen hat als ich. Beide sahen wir die Kindergesichter russischer Infanteristen, die sich entlang der Grenze eingruben. Und weiter weg sahen wir Steinewerfer. Überall lagen Steine genug, mit Steinen gegen Panzer. Ich hätte die Wurfhaltung skizzieren, stehend ein Gedicht, kurz oder lang, über das Steinewerfen schreiben können, machte aber keinen Strich, schrieb kein Wort, doch die Gestik des Steinewerfens blieb haften. Erst 10 Jahre später, als Anna und ich einander von Kindern bedrängt als Eltern erlebten und wir den Potsdamer Platz als Niemandsland und nur noch vermauert sahen, schrieb ich ein Theaterstück, das als deutsches Trauerspiel die Plebejer proben den Aufstand hieß und den Tempelwächtern beider Staaten ärgerlich war. Es ging in 4 Akten um die Macht und die Ohnmacht, um geplante und spontane Revolution, um die Frage, ob Shakespeare sich ändern lasse, um Normenerhöhungen und einen zerfetzten roten Lappen, um Worte und Gegenworte, um Hochmütige und Kleinmütige, um Panzer und Steinewerfer, um einen verregneten Arbeiteraufstand, der, kaum war er niedergeschlagen, auf den 17. Juni datiert, zur Volkserhebung verfälscht und zum Feiertag verklärt wurde, wobei es im Westen bei jeder Abfeier mehr und mehr Verkehrstote gab. Die Toten im Osten jedoch waren erschossen, gelyncht, hingerichtet worden. Außerdem wurden Freiheitsstrafen verhängt. Das Zuchthaus Bautzen war überbelegt. Das alles kam erst später ans Licht. Anna und ich haben nur ohnmächtige Steinewerfer gesehen. Vom Westsektor aus hielten wir Distanz. Wir liebten uns und die Kunst sehr und waren keine Arbeiter, die Steine in Richtung Panzer warfen. Doch seitdem wissen wir, dass dieser Kampf immer wieder stattfindet. Manchmal, doch dann, um Jahrzehnte verspätet, siegen sogar die Steinewerfer. 1954. Zwar war ich in Bern nicht dabei, aber übers Radio, das an jenem Tag in meiner Münchner Studentenbude von uns Jungökonomen belagert wurde, erlebte ich dennoch Schäfers Flanke in den ungarischen Strafraum. Ja, selbst heute, als bejahrter, doch immer noch umtriebiger Chef einer Consulting-Firma, die in Luxemburg ihren Sitz hat, ist mir, als sehe ich, wie sich Helmut Rahn, den alle den Boss nennen, im Lauf das Leder holt. Jetzt schießt er aus dem Lauf. Nein, umspielt er 2 Gegner, die sich ihm entgegenwerfen, ist an weiteren Verteidigern vorbei und versenkt mit linkem Fuß aus gut 14 Metern Entfernung die Bombe im unteren linken Toreck. 3:2. Und die Ungarn stürmen. Nach einer Vorlage von Kostic ist Puskas zur Stelle. Aber ein Tor wird nicht gegeben. Kein Protest hilft. Angeblich stand der Honvéd-Major im Abseits. Da kommt in letzter Minute Csibor hinter den Ball, zielt aus 7-8 Metern ins kurze Eck, aber in fliegender Parade ist Toni Turek mit beiden Fäusten zur Stelle. Ein Einwurf der Ungarn noch, dann pfeift Mr. Ling das Spiel ab. Wir sind Weltmeister, haben es der Welt gezeigt, sind wieder da, sind nicht mehr Besiegte, singen unter Regenschirmen im Stadion zu Bern, wie wir ums Radio in meiner Münchner Bude gescharrt, über alles in der Welt gegrölt haben. Doch hier ist meine Geschichte nicht zu Ende. Eigentlich fängt sie jetzt erst an. Denn meine Helden vom 4. Juli 1954 hießen nicht Csibor oder Rahn, nicht Hedig Gluti oder Morlock. Nein, jahrzehntelang habe ich mich, wenn auch vergeblich, als Ökonom und Anlagenberater schließlich von meinem Standort Luxemburg aus um das wirtschaftliche Wohl meiner Idole Fritz Walter und Ferenc Puskas gekümmert. Aber sie wollten sich nicht helfen lassen. Ungenutzt blieb mein jeglichen Nationalismus überwindender Brückenschlag. Vielmehr waren beide gleich nach dem großen Spiel einander Spinnefeind, weil der ungarische Major den deutschen Kickern teutonischen Größenwahn, sogar Doping unterstellt hatte. Die spielten mit Schaum vorm Mund, soll er gesagt haben. Erst Jahre später, als er schon bei Real Madrid unter Vertrag war, doch auf deutschen Plätzen immer noch Spielverbot hatte, bequemte er sich zu einer schriftlichen Entschuldigung, sodass einer geschäftlichen Verbindung zwischen Walter und Puskas eigentlich nichts mehr im Wege gestanden hätte. Und meine Firma hat auch sogleich vermittelnd zu beraten versucht. Vergebliche Liebesmüh. Zwar bekam Fritz Walter Orden umgehängt, wurde der König vom Betzenberg genannt, aber seine viel zu niedrig eingeschätzten Werbedienste für Adidas und eine Sektkellerei, die sogar Marke nach ihm benennen durfte, etwa Fritz Walter Ehrentrunk, blieben unterbezahlt. Erst nachdem seine Bestseller über den Bundessepp und den unverwüstlichen Weltmeistersieg der Walter Elf ihm fette Einnahmen gebracht hatten, konnte er in Kaiserslautern, nahe der Burgruine, ein simples Kino mitsamt einer Toto- und Lottoannahme im Foyer einrichten. Eigentlich kümmerlich, denn viel Gewinn fiel dabei nicht ab. Dabei hätte er schon Anfang der 50er Jahre in Spanien sein Glück machen können. Atletico Madrid hatte einen Abwerber mit einer 250.000 Handgeld im Aktenkoffer gesandt. Aber der bescheidene, schon immer viel zu bescheidene Fritz lehnte ab, wollte in der Pfalz bleiben und dort, nur dort, König sein. Ganz anders Puschkasch. Nach dem blutigen Ungarnaufstand blieb er, weil in Südamerika mit der Nationalelf unterwegs, im Westen, verzichtete auf sein gut gehendes Restaurant in Budapest und nahm später spanische Staatsangehörigkeit an. Mit dem Franco-Regime bekam er keine Schwierigkeiten, weil er aus Ungarn, wo ihn die herrschende Partei, ähnlich wie die Tschechen ihren Satopek, als Helden des Sozialismus gefeiert hatte, einschlägige Erfahrungen mitbrachte. 7 Jahre lang spielte er für Real Madrid und scheffelte Millionen, die er in eine Salamifabrik steckte. Salchichas Puskas exportierte sogar ins Ausland. Und nebenbei führte der starke Esser, der immer mit Übergewicht zu kämpfen hatte, ein Feinschmecker-Restaurant, das Pancho Puskas hieß. Gewiss, meine beiden Idole vermarkteten sich, doch verstanden sie es nicht, ihre Interessen zu bündeln, sich sozusagen als Doppelpack zu verkaufen. Selbst mir und meiner auf Fusionen spezialisierten Firma ist es nicht gelungen, den einstigen Arbeiterjungen aus dem Budapester Vorort und den einstigen Banklehrling aus der Pfalz zu Geschäftspartnern zu machen, zum Beispiel die Salamiwürste des Majors Puskas zugleich mit dem Spitzensekt Fritz Walters Krönung anzubieten und auf profitabler Ebene den Provinzhelden mit dem Weltbürger zu versöhnen. Misstrauisch jeder Fusion gegenüber lehnten beide ab oder ließen ablehnen. Der Hundwettmajor meint wohl immer noch damals in Bern kein Abseitstor geschossen, vielmehr zum 3:3 ausgeglichen zu haben. Womöglich glaubt er, der Schiedsrichter Mr. Ling habe Rache genommen, weil es im Jahr zuvor den Ungarn gelungen war, im heiligen Wembley-Stadion Englands erste Heimniederlage zu besiegeln. 6:3 siegten die Majaren. Und Fritz Walters Sekretärin, die den König vom Betzenberg unerbittlich abschirmt, hat sich sogar geweigert, eine von mir persönlich überreichte Puskas-Salami als Geschenk anzunehmen. Eine Niederlage, an der ich immer noch kaue. Wohl deshalb beschleicht mich gelegentlich der Gedanke, was wäre aus dem deutschen Fußball geworden, wenn der Schiedsrichter, als Puskas straf, nicht abseits gepfiffen hätte, wir bei der Verlängerung in Rückstand geraten wären oder das fällige Wiederholungsspiel verloren hätten und schon wieder als Besiegte, nicht als Weltmeister vom Platz gegangen wären. 1955. Bereits im Vorjahr stand unser Einfamilienhaus, teilfinanziert durch einen Bausparvertrag, glaube mit Wüstenrot, den Papa als Beamter, wie er sagte, in relativ gesicherten Verhältnissen abschließen zu dürfen geglaubt hatte. Allerdings war das Haus, in dessen 5,5 Zimmern sich nicht nur wir drei Mädels, sondern auch Mama und Großmama bald wohlfühlten ohne Luftschutzraum erstellt worden, obgleich Papa immer wieder versichert hatte, dass er Mehrkosten nicht scheuen würde. Noch während der Bauplanung hat er Brief nach Brief an die ausführende Firma und an die zuständige Behörde geschrieben. Fotos von Atompilzen über amerikanischem Versuchsgelände und von, wie er sagte, relativ unbeschädigten Behelfsschutzräumen in Hiroshima und Nagasaki den Briefen beigelegt. Sogar etwas unbeholfene Konstruktionszeichnungen eines Kellerraums für 6 bis 8 Personen mit Schleuseneingang und Außendrucktür sowie eines ähnlich beschaffenen Notausgangs hat er als Vorschläge unterbreitet. Entsprechend groß war seine Enttäuschung, als diese, wie er sagte, im Atomzeitalter unerlässlichen Schutzmaßnahmen für einen relativ großen Teil der Zivilbevölkerung keine Berücksichtigung fanden. Es fehle, hieß es von Seiten der Baubehörde, an Richtlinien staatlicherseits. Dabei ist Papa kein ausgesprochener Gegner der Atombombe gewesen. Er akzeptierte sie als notwendiges Übel, zu dem man sich bekennen müsse, solange der Weltfrieden von der Sowjetmacht bedroht werde. Doch mit Eifer hätte er bestimmt die späteren Bemühungen des Bundeskanzlers bekrittelt, jegliche Diskussion über den Zivilschutz zu unterbinden. Das sind wahltaktische Mätzchen, höre ich ihn sagen. Will die Bevölkerung nicht beunruhigen, sieht Atomkanonen als bloße Weiterentwicklung der Artillerie, kommt sich dabei noch schlau vor, der alte Fuchs. Jedenfalls stand nun unser Häuschen, das bald in der Nachbarschaft Drei-Mädel-Haus genannt wurde. Und auch der Garten konnte bestellt werden. Wir durften beim Pflanzen der Obstbäume helfen. Dabei fiel nicht nur Mama, sondern auch uns Kindern auf, dass Papa im schattigen Bereich des Gartens ein beträchtliches Viereck auszusparen bemüht war. Erst als Großmama ihn, wie es ihre Art war, streng ins Verhör nahm, gab er seine Pläne preis und gestand, nach neuesten vom Schweizer Zivilschutz gewonnenen Erkenntnissen einen unterirdischen und, wie er sagte, relativ kostengünstigen Bunker zu planen. Als dann im Sommer etliche Zeitungen schreckliche Einzelheiten eines Atommanövers bekannt machten, das unter Beteiligung aller Westmächte am 20. Juni 1955 als Operation Carte Blanche stattgefunden, ganz Deutschland, nicht nur unsere Bundesrepublik, als atomaren Kriegsschauplatz ausgewiesen hatte und als dabei nach grober Schätzung annähernd 2 Millionen Tote und 3,5 Millionen Verletzte aufgelistet wurden, wobei man die Ostdeutschen natürlich nicht mitgezählt hat, begann Papa zu handeln. Leider ließ er sich bei seinem Vorhaben nicht helfen. Der Ärger mit der Baubehörde hatte dazu geführt, dass er sich nur noch, wie er sagte, auf die eigene Kraft verlassen wollte. Selbst Großmama konnte ihn nicht abhalten. Als dann noch bekannt wurde, welche Gefahr seit Jahren von rund um den Globus wandernden Wolken ausging, die bedenklich radioaktiv geladen waren und das jederzeit mit einem Ausbrechen, dem sogenannten Fallout, zu rechnen sei, schlimmer noch, dass bereits im Jahr 52 solch verseuchte Wolken über Heidelberg und Umgebung, also direkt über uns, entdeckt worden seien, gab es für Papa kein Halten mehr. Nun war sogar Großmama von der Buddelei, wie sie sagte, überzeugt und finanzierte etliche Säcke Zement. Ohne Hilfe hat er nach Dienstschluss, Papa war Abteilungsleiter im Katasteramt, das 4,5 Meter tiefe Loch gegraben. Ohne Hilfe gelang es ihm, an einem Wochenende das kreisrunde Fundament zu betonieren. Auch verstand er es, die Ein- und Ausgänge mitsamt den Schleusenkammern in Gussbeton zu errichten. Mama, die sonst mit Zuspruch eher zurückhaltend war, lobte ihn überschwänglich. Vielleicht hat er deshalb auch dann noch auf Hilfe verzichtet, als es darum ging, die Kuppel unseres, wie er sagte, relativ atomsicheren Familienbunkers zu verschalen und mit Frischbeton auszugießen. Auch das schien gelungen zu sein. Er befand sich im Rundbau, um das Bunkerinnere zu überprüfen, als das Unglück geschah. Die Verschalung gab nach. Von der Betonmasse verschüttet, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Nein, wir haben seinen Plan nicht vollendet. Nicht nur Großmama war dagegen. Ich aber habe mich fortan, was Papa gewiss nicht gerne gesehen hätte, an österlichen Anti-Atom-Märschen beteiligt. Jahrelang war ich dagegen. Und selbst im reifen Alter bin ich mit meinen Söhnen wegen der Pershing-Raketen in Mutlangen und Heilbronn dabei gewesen. Aber viel hat das nicht geholfen, wie man ja weiß. 1956. Im März jenes trauertrüben Jahres, in dem der eine im Juli und bald nach seinem 70. Geburtstag, der andere, keine 60 alt, im August starb, worauf mir die Welt öde, die Bühne leergefegt vorkam, begegnete ich, ein Student der Germanistik, der im Schatten zweier Giganten fleißig Gedichte fertigte, den beiden am Kleistgrab, jenem abseitigen Ort mit Blick auf den Wannsee, an dem schon manch eine Begegnung unerhörter Art, sei es zufällig, sei es auf Verabredung zustande gekommen war. Ich nehme an, sie hatten Ort und Stunde insgeheim, womöglich mit Hilfe vermittelnder Frauen vereinbart. Zufällig war nur ich dabei, das Studentlein im Hintergrund, der den einen kahlköpfig, buddhahaft, den anderen gebrechlich und schon von Krankheit gezeichnet, auf zweiten Blick erkannte. Es fiel mir schwer, Distanz zu ihnen zu halten. Doch da sich der sonnig-frostige Märztag windstill gab, trugen ihre Stimmen, die eine weich, brummig, die andere hell und ein wenig fistelnd. Sie sprachen nicht viel, erlaubten sich Pausen. Mal standen sie dicht beieinander, wie auf gemeinsamem Sockel, dann wieder auf jene ihnen vorgeschriebene Lücke bedacht. Galt der eine dem Westen der Stadt als literarischer, deshalb ungekrönter König, war der andere die nach Belieben zitierbare Instanz der östlichen Stadthälfte. Da in jenen Jahren zwischen Ost und West Krieg, wenn auch nur kalter herrschte, hatte man beide gegeneinander zugespitzt. Nur zwiefacher List folgend, konnte ihr Treffen außerhalb dieser Kampfordnung seinen Ort finden. Es gefiel wohl meinen Idolen, ihren Rollen auf ein Stündchen zu entkommen. So sah es aus, so hörte sich ihre Zweisamkeit an. Was ich als Satzgefüge oder Halbsätze mir ergänzend zusammenreimte, war nicht feindselig gegeneinander gerichtet. Was beide zitierten, nahm nicht sich, sondern jeweils den anderen beim Wort. Ihre Auswahl suchte im Doppelsinn Vergnügen. Der eine wusste, das kurze Gedicht »Der Nachgeborene« herzusagen und trug dessen Schlussvers genüsslich, als sei er von ihm vor. Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Der andere sagte aus dem frühen Gedicht »Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke« ein wenig salopp den abschließenden Vers her. »Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett, Fleisch ebnet sich zu Land, Glut gibt sich fort, Saft schickt sich an zu rinnen, Erde ruft.« So zitierten sich Kenner mit Lust. Auch lobten sie einander zwischen Zitaten, wobei sie spöttisch mit jenen Wörtern um sich warfen, die uns Studenten allzu geläufig waren. »Ist ihnen phänotypisch verfremdet gelungen«, rief der eine, und der andere fistelte, Ihr abendländisches Leichenschauhaus steht meinem epischen Theater so monologisch wie dialektisch zur Seite. Und weitere Sticheleien zum wechselseitigen Spaß. Dann machten sie sich über den im Vorjahr gestorbenen Thomas Mann lustig, indem sie dessen strapazierfähige Leitmotive parodierten. Danach waren Becher und Bronnen dran, deren Namen Sprachspiele erlaubten. Was den Eigenwuchs ihrer politischen Sünden betraf, nahmen sie einander nur kurz aufs Korn. So brachte der eine spöttisch zwei Zeilen aus einem parteiischen Hymnus des anderen und des Sowjetvolkes großer Ernteleiter Josef Stalin sprach von Hirse, sprach von Dunk und Dürrewind, worauf der andere des einen zeitweilige Begeisterung für den Führerstaat mit dessen Propagandaschrift Dorische Welt und einer Rede gehalten zu Ehren des faschistischen Futuristen Marinetti in Einklang brachte. Der hin wiederum lobte die Maßnahme des anderen ironisch als Ausdruckswelt eines wahren Ptolemäers, um sogleich beide an Kleists Grab versammelten Sünder mit einem Zitat aus dem großen Gedicht an die Nachtgeborenen zu entlasten. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Mit dem ihr war wohl ich gemeint, der nachgeborene Lauscher im Abseits. Mir musste diese Ermahnung genug sein, obgleich ich von meinen Idolen deutlichere Einsicht in ihre wegweisenden Irrtümer erwartet hatte. Doch mehr kam nicht. Trainiert im Verschweigen befassten sich beide nun mit ihrer Gesundheit. Der eine war als Arzt besorgt um den anderen, dem ein Professor Brucksch noch kürzlich einen längeren Aufenthalt in der Charité empfohlen hatte und der sich deshalb erklärend auf die Brust schlug. Nun war der eine über den öffentlichen Rummel besorgt, der ihm mit der Abfeier seines 70. bevorstünde. Ein kühles Helles wäre mir genug, worauf der andere auf testamentarische Vorsorge pochte. Niemand, auch der Staat nicht, dürfe ihn öffentlich aufbahren. Keine Rede solle an seinem Grab gehalten werden. Zwar stimmte der eine dem anderen zu, hatte dann aber doch Bedenken. Vorsorge ist gut. Wer aber schützt uns vor unseren Epigonen? Nichts über die politische Lage. Kein Wort über die Wiederbewaffnung im westlichen, im östlichen Staat. Letzte Witze über Tote und Lebende belachend, verließen beide das Kleistgrab, ohne den dort zur Unsterblichkeit verurteilten Dichter erwähnt oder zitiert zu haben. Am Bahnhof Wannsee nahm der eine, der in Schöneberg nahe dem Bayerischen Platz wohnte, die S-Bahn, auf den anderen wartete ein Auto mit wartendem Chauffeur, der ihn, so war anzunehmen, nach Bukow raus oder zum Schiffbauer Damm bringen sollte. Als dann der Sommer kam und beide kurz nacheinander starben, beschloss ich, meine Gedichte zu verbrennen, die Germanistik aufzugeben und an der Technischen Universität fortan und fleißig das Maschinenbauwesen zu studieren. 1957. Lieber Freund, nach so langer gemeinsamer Tätigkeit drängt es mich, dir diesen Brief zu schreiben. Auch wenn unsere Wege sich getrennt haben, baue ich auf die zwischen dir und mir fortdauernde Kameradschaft und hoffe zugleich, dass dich mein vertrauliches Schreiben erreicht. Leider ist in unserem geteilten Vaterland solch vorsichtiges Verhalten geboten. Doch nun zum Anlass meiner freundschaftlichen Bekundung. Nachdem sowohl bei euch drüben wie auch bei uns die Aufbauphasen der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee als abgeschlossen gelten, wurde mir am 1. Mai dieses Jahres die Verdienstmedaille in Bronze der NVA verliehen. Bei der feierlichen Würdigung meiner Tätigkeit kam mir zu Bewusstsein, dass diese Ehrung zum nicht geringen Teil auch dir gilt. Gemeinsam haben wir uns um die Entwicklung des deutschen Stahlhelms verdient gemacht. Leider hat man bei dem Festakt aus gewiss verständlichen Gründen versäumt, die Vorgeschichte des Modells M56 zu erwähnen, waren wir beide doch schon während des letzten Weltkrieges im Eisen- und Hüttenwerk AG Thale für die Stahlhelmfertigung zuständig, indem wir die von Professor Frey und Dr. Hensel geformten und später durch Beschuss erprobten Helme B und B2 als zuständige Ingenieure ausreifen ließen. Wie du dich sicher erinnerst, untersagte uns leider die oberste Heeresleitung die Ausmusterung der M35-Helme, obgleich deren Mängel zu steile Seitenwände und Auftreffwinkel bis zu 90 Grad durch erhebliche Mannschaftsverluste erwiesen waren. Die neuen, schon 43 bei der Infanterieschule Döberitz erprobten, bewiesen durch flache Neigungswinkel gesteigerte Beschussfestigkeit und hatten sich beim Bedienen der 2 cm Panzerbüchse sowie des 8 cm Granatwerfers, genannt Ofenrohr, durchaus bewährt, desgleichen beim Gebrauch von Scherenfernrohren und der Dora-Funkgeräte. Außerdem ergaben sich weitere Vorteile, die durch mehrere Gutachten bestätigt wurden: das geringe Helmgewicht, die größere Bewegungsfreiheit des Kopfes beim Bedienen aller Waffen und Geräte sowie ein gesteigertes Hörvermögen bei Wegfall von Nebengeräuschen. Leider blieb es, wie du weißt, bis zum Schluss beim M35-Helm. Erst jetzt, mit dem Aufbau der Nationalen Volksarmee, durfte ich beim VEB Eisenhüttenwerk Thale die abermals erprobten Modelle B und B2 fortentwickeln und als NVA-Helm M56 in Serie produzieren. Wir rechnen fürs Erste mit einer Stückzahl von 100.000. Die Innenausstattung wurde dem VEB Leder- und Sattlerwaren Taucher aufgetragen. Unser Helm kann sich sehen lassen, wobei ich den hier und dort geäußerten Spott, er sei tschechischen Modellen ähnlich, als unsachlich zurückweise. Ganz im Gegenteil, lieber Freund. Wie du siehst, hat man sich in unserer Republik, wenn auch unausgesprochen, bei der Helmgestaltung sowie bei der Uniformgebung zu preußischen Vorbildern bekannt und sogar den bewährten Knobelbecher und die Offiziersschaftstiefel übernommen, während sich bei euch das ominöse Amt Blank offensichtlich von jeglicher Tradition verabschieden will. So hat man gehorsamst ein amerikanisches Helmmodell akzeptiert. Das Feldgrau der Uniformen wurde zum Bonner Schiefergrau verwässert. Es kränkt dich hoffentlich nicht, wenn ich nun feststelle, diese Bundeswehr ist zwar nach außen bemüht, salopp und möglichst zivil aufzutreten, kann aber trotz lächerlich wirkender Verkleidung ihren Aggressionswillen nicht verbergen. Doch immerhin hat sie, wie auch wir, es zu tun entschlossen sind, bei der Leitung der Truppe auf verdiente Wehrmachtsgenerale zurückgegriffen. Nun aber will ich noch einmal die mir und im Prinzip auch dir erwiesene Ehrung erwähnen, denn als mir im Rahmen der 1. Mai-Feierlichkeiten die Bronzemedaille überreicht wurde, kam mir unser Professor Schwert von der Technischen Hochschule Hannover in den Sinn. Schließlich ist er es gewesen, der im Jahre 15 jenen zuerst vor Verdun, dann an allen Fronten zum Einsatz gebrachten Stahlhelm entwickelt und mit ihm die elende Pickelhaube abgelöst hat. Wir haben uns als seine Schüler verstanden. Jedenfalls erfüllte mich Dankbarkeit, als mir und insgeheim dir so viel Ehre erwiesen wurde. Und dennoch war meine Freude nicht ungetrübt. Leider stehen nun zwei deutsche Armeen gegeneinander. Zerrissen ist unser Vaterland. Fremde Herrschaft hat das gewollt. Bleibt nur zu hoffen, dass uns eines nicht allzu fernen Tages die nationale Einheit wieder gewiss wird. Dann dürfen wir uns, wie in jungen Tagen, gemeinsam den Harz erwandern, von keiner Grenze gehemmt, und vereint werden dann unsere Soldaten jenen Helm tragen, der sich im Verlauf zweier Weltkriege zu einer maximal beschussabweisenden und zugleich der deutschen Tradition verpflichtenden Form entwickelt hat. Dazu, lieber Freund und Kamerad, haben wir beitragen dürfen. Dein Erich. 1958. So viel steht fest. Wie nach der Fresswelle die Reisewelle, so kam mit dem Wirtschaftswunder das deutsche Fräuleinwunder. Doch welche Covergirls waren die ersten? Wer war bereits 57 Aufmacher im Stern? Welche unter den vielen nachwachsenden Hübschen wurden beim Namen genannt, als das Fräuleinwunder über den Atlantik schwappte und live die Sensation from Germany ganz groß coverte? Als Voyeur jüngster Schule hatte ich mich schon Anfang der 50er in die Zwillinge verguckt, gleich nachdem sie von drüben aus Sachsen kamen, um ihren Vater, der die Mutter sitzen gelassen hatte, während der Ferienzeit zu besuchen. Sie blieben im Westen, weinten aber ein bisschen ihrer Leipziger Ballettschule nach, sobald beide dank meiner Vermittlung im Varieté Palladium zu tingeln begannen, denn Alice und Ellen strebten Höheres an und hatten sich ein Engagement bei der Düsseldorfer Oper erträumt, Schwanensee und darüber hinaus. Hinreißend komisch, wie beide sechselten, wenn ich sie in lila Strümpfen an den Schaufenstern der Kö vorbei spazieren führte, anfangs als Blickfang, bald als Sensation. Deshalb sind sie von den auf Talentsuche reisenden Lido-Direktoren entdeckt und dank meiner Fürsprache beim Zwillingsvater nach Paris wegengagiert worden. Also packte auch ich die Koffer. Düsseldorfs Getue war mir ohnehin gähnend langweilig geworden. Und weil ich mich nach Mamas Tod nicht mit dem Aufsichtsrat unserer florierenden Waschmittelproduktion hatte verheiraten wollen, zahlte mich der Konzern derart kulant aus, dass ich seitdem jederzeit flüssig bin, mir Reisen, bestgeführte Hotels, einen Chrysler mit Chauffeur, wenig später ein Chalet nahe Saint-Tropez, also eine typische Playboy-Existenz leisten konnte. Doch im Grunde schlüpfte ich der Kessler-Zwillinge wegen in diese nur äußerlich betrachtet amüsante Rolle. Ihre doppelte Schönheit zog mich an. Zwei sächsischen Zuchtgewächsen war ich verfallen. Ihre himmlisch übertriebene Langstieligkeit gab meinem unnützen Dasein ein Ziel, das ich freilich nie erreicht habe, denn Alice und Ellen und Alice sahen in mir nur ein Schoßhündchen, das allerdings zahlungskräftig war. Ohnehin war in Paris an beide nur schwer heranzukommen. Die Glockenblume, Miss Bluebell, ein wahrer Drache, der eigentlich Leibovici hieß, hielt die 16 langweiligen Girls ihrer Revue wie Klosterschülerinnen. Keine Herrenbesuche in der Garderobe, kein Verkehr mit Lido-Gästen. Und nach der Vorstellung waren beim Taxitransport ins Hotel nur Fahrer über 60 zugelassen. In meinem Freundeskreis, und damals verkehrte ich mit einer Clique internationaler Lüstlinge, sagte man, ein Banktresor ist leichter zu knacken als ein Bluebell-Girl. Dennoch fand ich Gelegenheit oder erlaubte es mir, die gestrenge Zuchtmeisterin, meine verehrten Zwillingsgeschöpfe auf den Champs-Élysées spazieren zu führen. Außerdem erteilte sie mir die Aufgabe, beide zugleich immer wieder zu trösten, weil sie ihrer teutonischen Herkunft wegen von den Garderobefrauen ignoriert, von den französischen Girls auf hässliche Weise angegriffen wurden. In ihrer überschlanken Größe mussten sie für allerlei Kriegsverbrechen der Bosch gerade stehen. Welche Pein, wie herzzerreißend sie darüber weinen konnten, wie sammelwütig ich ihre Tränen getupft habe. Doch später, mit dem Erfolg, ließen die Angriffe nach. Und in Amerika wurde die Bewunderung der Sensation from Germany von keinerlei Schmähung getrübt. Schließlich lag auch Paris ihnen zu Füßen. Ob Maurice Chevalier oder François Sagan, Grazia Patrizia von Monaco oder Sophia Loren, alle schwärmten, sobald ich ihnen die Kessler-Zwillinge vorgestellt hatte. Einzig Liz Taylor mag die Taillen meiner sächsischen Liliengewächse mit Neid gesehen haben. Ach, Alice, ach, Ellen, so begehrt sie waren, richtig zum Zuge ist bei ihnen wohl keine der brünstigen Hengste gekommen. Selbst bei den Dreharbeiten für Trapez, als Tony Curtis und Burt Lancaster unermüdlich versuchten, bei der einen der anderen zu landen, blieben Erfolge aus, ohne dass ich den Aufpasser spielen musste. Man war dennoch gut Freund und neckte sich, riefen die Hollywood-Stars spöttisch Ice Creams, sobald Ellen und Alice während der Drehpausen aufkreuzten, antworteten meine Geschöpfe Hot Dogs, Hot Dogs. Und selbst wenn Burt Lancaster, was später behauptet wurde, doch eine von beiden langgelegt hat, wird er davon nicht viel gehabt und kaum geahnt haben, welche von beiden. Nur zum Anschauen waren sie gut. Und das durfte ich, wann und wo auch immer. Nur ich durfte das, bis sie eigene Wege gingen, die der Erfolg ihnen geebnet hat. Ihr Glanz überstrahlte alles. Sogar dieses oft berufene Wunderwerk, das man ausschließlich der deutschen Wirtschaft nachgesagt hat. Denn mit Alice und Ellen begann jenes sächsische Fräuleinwunder, das uns heute noch erstaunen lässt. 1959. Wie wir einander, Anna und ich, das war 1953, im januarkalten Berlin auf dem Tanzboden der Eierschale gefunden hatten, tanzten wir nun, weil nur abseits der Buchmessehallen samt ihren 20.000 Neuerscheinungen und zigtausend quasselnden Insidern Rettung zu finden war, auf Verlagskosten, Luchterhand. Oder war es S. Fischers backfrischem Bienenkorb, bestimmt nicht auf Surkamps gebohneten Dielen, nein, in einem von Luchterhand gemieteten Lokal auf heißen Sohlen, wie wir schon immer, Anna und ich, uns tanzend gesucht und gefunden hatten, zu einer Musik, die den Rhythmus unserer jungen Jahre hielt, Dixieland, als könnten wir uns nur tanzend von diesem Rummel, der Bücherflut, all diesen wichtigen Leuten retten und so ihrem Gerede, Erfolg, Böll, Grass, Jonsson machen das Rennen, leichtfüßig entkommen und zugleich unsere Ahnung, jetzt hört was auf, jetzt fängt was an, jetzt haben wir einen Namen, in schneller Drehung überstehen und zwar auf Gummibeinen, ganz eng geschmiegt oder auf Fingerspitzendistanz, denn dieses Messehallengemurmel, Billard, Mutmaßungen, Blechtrommel und dieses Partygeflüster, jetzt endlich ist sie da, die deutsche Nachkriegsliteratur oder auch militärische Befunde, trotz Sieburg und FAZ, jetzt ist der Durchbruch gelungen, waren nur so tanzsüchtig und losgelassen zu überhören, weil Dixieland und unser Herzschlag lauter waren, uns beflügelten und schwerelos machten, sodass die Last des Schmökers 730 Seitenfett im Tanz aufgehoben war und wir uns von Auflage zu Auflage 15, nein 20.000 steigerten, wobei Anna, als irgendwer 30.000 schrie und Lizenzabschlüsse mit Frankreich, Japan, Skandinavien vermutete, plötzlich, weil auch wir diesen Erfolg überboten und nun ohne Bodenhaftung tanzten, ihren am unteren Saum mit Mausezähnchen behäkelten und in drei Stufen gerüschten Unterrock verlor, als der Gummizug schlapp machte oder mit uns jede Hemmung verloren hatte, weshalb Anna, gelöst aus der gefallenen Wäsche schwebte, sie mit freier Fußspitze dorthin schleuderte, wo wir Zuschauer hatten, Messevolk, sogar Leser darunter, die mit uns auf Verlagskosten Luchterhand den jetzt schon Bestseller feierten und Oscar riefen, Oscar tanzt. Aber das war nicht Oscar Matzerath, der Jimmy the Tiger mit einer Dame vom Fernsprechamt aufs Parkett legte. Das waren eingetanzt Anna und ich, die Franz und Raoul ihre Söhnchen bei Freunden untergestellt hatten und per Bahn gereist waren, und zwar von Paris her, wo ich in einem feuchten Loch die Heizung für unsere zwei Zimmer mit Koks gefüttert und vor fließender Wand Kapitel nach Kapitel geschrieben hatte, während Anna, deren gefallener Unterrock ein großmütterliches Erbstück war, an der Place Clichy bei Madame Nora täglich an der Ballettstange schwitzte, bis ich die letzten Seiten getippt, die Korrekturfahne nach Neuwied geschickt hatte und auch der Buchumschlag fertig gepinselt war, mit Oskar blauäugig drauf, sodass uns der Verleger, Reiferscheid hieß er, nach Frankfurt zur Buchmesse einlud, damit wir zu zweit den Erfolg erleben, auskosten, vor- und nachschmecken konnten. Aber getanzt haben Anna und ich immer schon, auch später noch, als wir uns zwar einen Namen gemacht, aber von Tanz zu Tanz immer weniger zu sagen hatten. 1960. Welch ein Jammer. Zwar trat in Rom noch einmal eine gesamtdeutsche Mannschaft zu den Olympischen Spielen an, aber bei Adidas kam es endgültig zur Spaltung. Und das geschah wegen Hari. Nicht, dass es seine Absicht gewesen wäre, weiteren Streit zwischen uns Brüdern vom Zaun zu brechen, aber zugespitzt hat er unseren Zwist trotzdem, wenngleich wir geschäftlich schon viel früher getrennte Wege gingen, weil mein Bruder gleichfalls hier in der Nähe von Fürth sein Konkurrenzunternehmen Puma aufgemacht hatte, ohne allerdings die Produktionszahlen von Adidas auch nur annähernd zu erreichen. Es stimmt, beide Firmen haben den Weltmarkt für Renn- und Fußballschuhe beherrscht. Aber gleichfalls ist wahr, dass Armin Hari uns gegeneinander ausgespielt hat, indem er bei seinen Rekordläufen mal mit Adidas-Spikes, mal mit Spikes von Puma an den Start ging. Dafür gezahlt haben beide Firmen. So ist er in Rom mit den Spikes meines Bruders gelaufen, stand dann aber, als er mit seinem sagenhaften Lauf Gold geholt hatte, mit Adidas auf dem Siegerpodest. Dabei bin ich es gewesen, der schon nach dem Züricher 10-Sekunden-Weltrekordlauf seine Rennschuhe in unser Museum aufgenommen und das Zukunftsmodell 9,9 entwickelt hat, damit Hari in diesen 9,9 Spikes in Rom an den Start gehen konnte. Ein Jammer, dass er sich von meinem Bruder hat abwerben lassen, und typisch für unseren Familienzwist, dass gleich nach dem Goldsegen, Hari war auch in der 400-Meter-Staffel erfolgreich, 8 Puma-Modelle mit seinem Namenszug der Sportpresse vorgestellt wurden. Fing an mit Hari Start und Hari Spurt, schloss ab mit Hari Sieg. Weiß allerdings nicht, wie viel Puma dafür hat hinblättern müssen. Heute jedoch, nachdem es für Umkehr und Versöhnung zu spät, die Firma ins Ausland verkauft und mein Bruder tot, jegliche Feindschaft begraben ist, weiß ich mit schmerzlicher Klarheit, dass wir uns beide mit diesem zu Recht als Windhund bezeichneten Burschen nie hätten einlassen dürfen. Die Rechnung für unsere Geberlaune lag auch bald auf dem Tisch. Kaum hatte er sich den endlich bestätigten Weltrekord erlaufen, holten ihn Skandale ein. Schon in Rom geriet der verwöhnte Bengel, als es um die Staffel ging, mit Sportfunktionären in Streit. Im Jahr darauf war seine Karriere als Sprinter so gut wie beendet. Und das nach kometenhaftem Aufstieg. Ach was, kein Autounfall, wie es hieß, sondern grobe Verstöße gegen die Amateurregeln waren der Anlass. Und wir, Adidas und Puma, sollen den armen Jungen dazu verführt haben. Das ist natürlich Unsinn, wenngleich ich zugeben muss, dass sich mein sauberer Herr Bruder auf das Abwerben von Läufern, koste es, was es wolle, schon immer verstanden hat. Ob Fütterer, Germer oder Lauer, keiner blieb unversucht. Doch mit Hari ist er ganz schön auf die Nase gefallen, auch wenn ich heute der Meinung bin, dass das Sportgericht zu kleinlich geurteilt und so diesem unvergleichlichen Kurzstreckenphänomen sogar der schwarze Jesse Owens hat dem weißen Armin Hari anerkennend die Hand geschüttelt, jeden weiteren Sieg und Rekord verwehrt hat. Ich bleibe dabei. Ein Jammer. Selbst wenn der Werdegang dieses Läufergenies anzeigt, wie unzureichend seine Begabung moralisch unterfüttert gewesen ist, wie häufig er später, ob als Immobilienmakler oder Unternehmer, in Skandale verwickelt und schließlich Anfang der 80er Jahre in jenen Sumpf aus Machenschaften des gewerkschaftlichen Unternehmens Neue Heimat und des erzbischöflichen Ordinariats München hineingezogen worden ist, was ihm wegen Untreue und Betrug 2 Jahre Haft eingebracht hat, dennoch sehe ich immer noch den großen Jungen vor mir, und so sah ihn auch wohl mein Bruder, wie er die 100-Meter-Distanz mit 45 Laufschritten in Weltrekordzeit schaffte, wobei als äußerste Schrittlänge 2,29 Meter gemessen wurden. Ach, sein Start, kaum aus den Löchern raus, war er an allen, auch an den farbigen Läufern vorbei. Viele Jahre lang hat sich dieser letzte Kurzstreckenrekord eines Weißen gehalten. Welch ein Jammer, dass er seine berühmten 10,0 nicht selbst hat unterbieten dürfen. Denn wäre Armin Hari bei Adidas geblieben und hätte sich nicht auf Puma und meinen Bruder eingelassen, hätte er bestimmt 9,9 geschafft. Jesse Owens soll ihm sogar 9,8 zugetraut haben. 1961. Auch wenn das heute kaum jemand mehr juckt oder überhaupt von Interesse ist, sage ich mir, genau besehen war das deine beste Zeit. Du warst gefragt, wurdest gefordert. Über ein Jahr lang hast du riskant gelebt, hast dir vor Angst die Fingernägel abgebissen, hast dich Gefahren ausgesetzt, ohne viel zu fragen, ob dabei auch noch das nächste Semester draufgeht. Ich war nämlich Student an der TU und schon damals an Fernheitstechnik interessiert, als von einem Tag auf den anderen quer durch die Mauer gebaut wurde. Gab das ein Geschrei? Viele liefen auf Kundgebungen, haben vorm Reichstag oder sonst wo protestiert. Ich nicht. Noch im August holte ich Elke rüber, die drüben Pädagogik studiert hat. Ziemlich einfach ging das mit einem westdeutschen Pass, der, was den Datenkram und das Foto betraf, für sie problemlos war. Doch schon Ende des Monats mussten wir Passierscheine frisieren und in Gruppen arbeiten. Ich war Kontaktläufer. Mit meinem Bundespass, der in Hildesheim ausgestellt worden war, wo ich eigentlich herkomme, klappte das bis Anfang September. Ab dann mussten beim Verlassen des Ostsektors die Passierscheine abgegeben werden. Womöglich hätten wir auch die hingekriegt, wenn uns jemand rechtzeitig das typische Zonenpapier geliefert hätte. Aber davon will heutzutage keiner was wissen. Meine Kinder schon gar nicht. Hören einfach weg oder sagen, schon gut, Papa. Ihr wart damals eine Klasse besser als wir, weiß doch jeder. Na, vielleicht später mal meine Enkel, wenn ich denen erzähle, wie ich ihre Oma, die ja drüben festsaß, rübergeholt und dann im Unternehmen Reisebüro, wie wir zur Tarnung hießen, mitgemacht habe. Gab Spezialisten bei uns, die beim Stempelfälschen mit hart gekochten Eiern operierten. Andere schworen auf die Friemelei mit angespitzten Streichhölzern. Wir waren fast alle Studenten, ganz Linke, aber auch Burschenschaftler und solche, die sich, wie ich, überhaupt nicht für Politik erwärmen konnten. Liefen zwar Wahlen im Westen und Berlins Regierender kandidierte für die Sozis, aber ich habe weder für Brandt und Genossen noch für den alten Adenauer mein Kreuzchen gemacht. Denn mit Ideologie und große Töne spucken lief bei uns nichts, nur Praxis zählte. Wir mussten nämlich Passbilder, wie das hieß, umhängen, auch in ausländische Pässe, schwedische, holländische. Oder es wurden welche mit ähnlichen Fotos und Daten, Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Alter, über Kontaktleute organisiert. Dazu passende Zeitungen, Kleingeld, alte Fahrkarten, der typische Krimskrams, den jemand, zum Beispiel eine junge Dänin, in der Tasche hatte. War eine Heidenarbeit. Und alles umsonst oder zum Selbstkostenpreis. Aber heute, wo es nichts umsonst gibt, glaubt einem ja das keiner mehr, dass wir als Studenten nicht abgassiert haben. Sicher, da gab es welche, die später beim Tunnelbau die Hand aufgehalten haben. Lief deshalb auch ganz blöd das Projekt Bernauer Straße. Das war, als sich eine Dreierklicke von einer amerikanischen Fernsehgesellschaft für das Filmen im Tunnel, ohne dass wir davon wussten, mit 30.000 Mark löhnen ließ. 4 Monate lang haben wir gebuddelt, märkischer Sand. Über 100 Meter lang war die Röhre. Und als dann gefilmt wurde, während wir an die 30 Leute, Omas und Kinder darunter, in den Westen geschleust haben, dachte ich mir, das wird bestimmt ein Dokumentarfilm für später. Aber nein, lief schon bald im Fernsehen und hätte die Schleuse prompt auffliegen lassen, wäre der Tunnel trotz teurer Abpumpanlage nicht kurz davor abgesoffen. Aber wir haben trotzdem anderswo weitergemacht. Nein, Tote gab's keine bei uns. Weiß schon, solche Geschichten geben mehr her. Die Zeitungen waren voll davon, wenn jemand aus dem Fenster von einem Grenzhaus 3 Stockwerk tief absprang und unten, wo die Feuerwehr das Sprungtuch gespannt hatte, haarscharf daneben aufs Pflaster knallte. Oder als ein Jahr später Peter Fechter am Checkpoint Charlie rüber wollte, angeschossen wurde und, weil keiner half, verblutet ist. Mit sowas konnten wir nicht aufwarten, weil wir auf Nummer sicher gingen. Und trotzdem könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, die uns schon damals manch einer nicht glauben wollte. Zum Beispiel, wie viele Leutchen wir durch Abwässerkanäle rübergeholt haben und wie es da unten nach Ammoniak gestunken hat. Einer der Fluchtwege, der von Stadtmitte nach Kreuzberg lief, nannten wir Glockengasse 4711, weil alle, die Flüchtlinge und wir, durch kniehohe Jauche mussten. Ich war später Deckelmann und habe, sobald alle Leute weg und unterwegs waren, den Einstiegsdeckel eingepasst, weil die letzten Flüchtlinge meistens in Panik gerieten und das Dichtmachen vergaßen. So war das bei dem Regenwasserkanal unter der Esplanadenstraße im Norden der Stadt, als einige, kaum waren sie im Westen, einen Heidenlärm gemacht haben. Aus Freude, na klar doch. Aber so ist den Phobos, die drüben Wache schoben, ein Licht aufgegangen, haben dann Tränengasbomben in den Kanal geworfen. Oder die Sache mit dem Friedhof, dessen Mauer ein Teil der Gesamtmauer war und zu dem wir einen abgestützten Kriechtunnel durch den Sandboden gebuddelt haben, direkt zu den Urnengräbern, sodass unsere Kundschaft, alles harmlos wirkende Leute mit Blumen und sonstigem Grabschmuck, plötzlich verschwunden war. Bis eine junge Frau, die mit Kleinkind rüber wollte, neben dem abgedeckten Einstieg ihren Kinderwagen stehen ließ, was prompt auffiel. Mit solchen Pannen musste man rechnen. Doch jetzt, wenn Sie wollen, eine andere Geschichte, bei der alles geklappt hat. Reicht Ihnen? Verstehe. Bin ich gewohnt, dass man genug davon kriegt. Vor ein paar Jahren, als die Mauer noch stand, war das anders. Da haben manchmal Kollegen, mit denen ich hier im Fernheitswerk tätig bin, Sonntag früh beim Shoppen gefragt, wie war das, Uli? Erzähl mal, wie das ablief, als du deine Elke rübergeholt hast. Aber heute will davon keiner irgendwas hören, hier in Stuttgart sowieso nicht, na, weil die Schwaben schon 61 so gut wie nichts mitbekommen haben, als in Berlin quer durch. Und als die Mauer dann weg war, plötzlich noch weniger. Eher wären die froh, wenn's die Mauer noch gäbe, na, weil dann der Soli wegfiele, den sie berappen müssen, seitdem die Mauer fehlt. Also rede ich nicht mehr davon, auch wenn es meine beste Zeit war, als wir kniehoch durch die Jauche im Kanalsystem oder durch Kriechtunnel. Jedenfalls hat meine Frau recht, wenn sie sagt, damals warst du ganz anders. Damals haben wir richtig gelebt. 1962. Wie heute der Papst, wenn er auf Reise geht und seine Leute in Afrika oder Polen sehen möchte, ohne dass ihm Schlimmes passieren kann, so hat der große Transportleiter als er bei uns saß vor Gericht, in einem Käfig gesteckt, der aber nach drei Seiten nur zu war. Nach die eine Seite, wo die Herren Richter ihren Tisch hatten, stand seine Glaszelle offen. Das hat die Sicherheit so vorgeschrieben und deshalb habe ich den Kasten mit Spezialglas, was teures Panzerglas war, nur dreiseitig verglast. Mit bisschen Glück bekam meine Firma den Auftrag, weil wir schon immer Kunden mit ganz besonderen Wünschen hatten. Noch Bankfilialen in ganz Israel und Juweliere an der Dzengoff-Straße, die ihre Schaufenster und Vitrinen voll Kostbarkeiten zeigten und gegen womögliche Gewalt sicher gemacht haben möchten. Aber schon in Nürnberg, was mal eine schöne Stadt gewesen ist und wo früher ganze Familie lebte, war mein Vater, der Herr Meister von seiner Glaserei, die bis nach Schweinfurt und Ingolstadt geliefert hat. Noch, da war Arbeit genug bis 38, als überall viel kaputt ging. Können Sie sich vorstellen, warum? Gott, der Gerechte, habe ich als junger Bengel geflucht, weil Vater streng war und ich Tag für Tag habe Nachtschicht machen gemusst. Mit bisschen Glück nur sind wir noch raus. Mein kleiner Bruder und ich waren die Einzigen. Alle anderen kamen, als schon Krieg war, zuletzt meine Schwestern beide und alle Cousinen erst mal nach Theresienstadt und dann weiß ich wohin, nach Sobibor, Auschwitz womöglich. Nur Mama ist schon vorher, wie sagt man, auf ganz natürliche Weise gestorben, nämlich an Herzversagen. Aber genaues hat auch Gerson, was mein Bruder ist, nicht rausgekriegt hinterher, als er, wenn endlich Frieden war, in Franken und überall rumgehorcht hat. Nur wann abtransportiert wurde, hat er gefunden, den Tag genau. Denn von Nürnberg, wo meine Familie schon immer ist ansässig gewesen, gingen ganze Züge voll ab. Noch, und da saß er nun, der in alle Zeitungen Transporteur des Todes genannt wurde, in meinem Glaskasten, der schusssicher sein musste, war er auch. Verzeihung, mein Deutsch ist ein bisschen schlecht womöglich, weil ich war 19, als ich mit kleinem Bruder an der Hand wegmachte nach Palästina mit Schiff, aber der da im Kasten saß und an seine Kopfhörer fummelte immerzu, sprach noch schlechter. Die Herren Richter alle, die gut Deutsch reden konnten, sagten das auch, wenn er Sätze so lang wie Bandwurm geredet hat, dass kein Durchkommen war. Aber so viel konnte ich, wo ich zwischen gewöhnliche Zuhörer saß, genau verstehen, dass er nur auf Befehl hat alles gemacht und dass es noch viele gab, die auf Befehl gemacht haben, alles nun aber mit bisschen Massel frei rumlaufen dürfen immer noch. Gut bezahlt sind die. Einer als Staatssekretär sogar von dem Adenauer, mit dem unser Ben-Gurion ums Geld hat verhandeln gemusst. Da habe ich zu mir gesagt, hör zu, Jankele, du hättest 1000 solche Panzerglaszellen bauen müssen. Mit deiner Firma und ein paar Leuten mehr eingestellt, hättest du das geschafft, wenn auch nicht alle Kästen auf einmal. Noch hätte man ja immer dann, wenn ein Neuerlicher mit Namen genannt wurde, der Alois Brunner womöglich, ganz kleinen Glaskasten nur mit Namensschild drin und bisschen symbolisch zwischen Eichmann sein Glaskasten und Richterbank stellen gekonnt, auf ganz besonderem Tisch, wäre bald voll gewesen am Ende. Man hat ja viel darüber geschrieben, noch über das Böse, dass es bisschen banal ist. Erst nachdem er gehängt war am Hals, schrieb man weniger schon. Solang aber der Prozess lief und lief, waren alle Zeitungen voll davon. Nur Gagarin, dieser gefeierte Sowjetmensch in seiner Raumkapsel, machte unserem Eichmann Konkurrenz, sodass unsere Leute und die Amerikaner ganz neidisch auf den Gagarin waren. Aber ich habe mir gesagt, damals, findest du nicht, Jankele, dass die beiden in ähnlicher Lage sind, jeder ganz abgekapselt für sich, nur dass dieser Gagarin noch viel einsamer ist, weil unser Eichmann immer jemand kriegt, mit dem er reden und reden kann, seitdem unsere Leute ihn aus Argentinien, wo er hat Hühner gezüchtet, weggeholt haben. Denn reden tut er gern. Am liebsten redet er darüber, wie er uns Juden am allerliebsten nach Madagaskar runter und nicht ins Gas hat schicken gewollt. Und dass er überhaupt kein bisschen was hat gegen Juden. Sogar bewundern tut er uns für die Idee vom Zionismus, weil man so schöne Idee gut organisieren kann, hat er gesagt. Und wenn er nicht Befehl gehabt hätte, für Transport zu sorgen, wäre das Judenvolk ihm heute noch dankbar, womöglich, weil er sich so persönlich um Massenauswanderung besorgt hat. Da habe ich mir gesagt, auch du, Jankele, solltest dem Eichmann für bisschen Glück dankbar sein, weil Gerson, was dein kleiner Bruder ist, mit dir noch im 38er Jahr rausgedurft hat. Nur für den Rest von ganzer Familie musst du nicht dankbar sein. Für Vater nicht und all die Tanten und Onkels, die Schwestern alle und deine hübschen Cousinen, gezählt an die 20 Leute. Darüber hätte ich gern gesprochen mit ihm, womöglich, weil er Bescheid gewusst hat, noch über Transportziele und wohin meine Schwestern und der strenge Vater endlich gekommen sind. Aber ich durfte nicht. Waren Zeugen genug da. Außerdem war ich zufrieden, dass ich mich um seine Sicherheit hab kümmern gedurft. Womöglich gefiel ihm seine Panzerglaszelle. Sah so aus, wenn er gelächelt hat, bisschen. 1963. Ein bewohnbarer Traum, eine Erscheinung, die blieb und fest vor Anker lag. Ach, wie habe ich mich begeistern können, ein Schiff, ein kühn entworfener Segler und zugleich Musikdampfer liegt lachsfarben nahe der alles trennenden hässlichen Mauer, auf wüstem Umfeld gestrandet, bietet der Barbarei mit ragendem Bug die Stirn und ist, wie man später sehen konnte, manch anderem Bauwerk in seiner Nähe, mag es noch so modern geraten sein, ins Überwirkliche enthoben. Man nannte meinen Jubel Mädchen, ja backfischhaft verstiegen, und doch schämte ich mich meiner Begeisterung nicht. Geduldig, vielleicht auch aus hochmütiger Gelassenheit, habe ich den Spott der älteren Garderobefrauen ertragen, wusste ich doch, dass mir, der Bauerntochter aus der Wilstermarsch und nun, dank Stipendium eifrigen Musikstudenten, die nur gelegentlich und des leidigen Geldes wegen Dienst als Garderobenfrau leistete, kein laut anmaßendes Besserwissen zustand. Zudem war der Spott meiner reifen Kolleginnen hinterm Garderobetresen gutmütiger Art. »Unser Flötenmädchen übt wieder mal allerhöchste Töne«, sagten sie, und spielten auf mein Instrument an, die Querflöte. In der Tat, es ist Aurel Nicolet, mein verehrter Meister gewesen, der mich und gewiss manch andere zum Schwärmen neigende Schülerin ermuntert hat, der Begeisterung, sei es für eine der Menschheit dienende Idee, sei es für ein gestrandetes Schiff namens Philharmonie, beredten Ausdruck zu geben. Ist doch auch er ein Feuerkopf, den das Kraushaar lodert und, wie ich einst fand, verführerisch anziehend zu Gesicht steht. Jedenfalls hat er meinen Vergleich mit dem gestrandeten Schiff sogleich ins Französische übertragen. Bateau échoué. Die Berliner hingegen bemühten wieder einmal ihren Witz, indem sie die zeltartigen Elemente des Baus mit der zentralen Position des Dirigenten mixten und den großen Entwurf kurzerhand auf den billigen Nenner Circus Carajani brachten. Andere lobten und nörgelten zugleich. Kollegenneid der Architekten sprach sich aus. Nur der von mir gleichfalls verehrte Professor Julius Posner hat mit seiner Bemerkung, Charun blieb es vorbehalten, einen piranesischen Raum zu bauen und seinen Gefängnischarakter ins Festliche zu wenden, etwas Zutreffendes gesagt. Dennoch bleibe ich dabei, es ist ein Schiff, von mir aus ein Gefängnisschiff, dessen Innenleben von der Musik, von mir aus von der im Raum gefangenen und zugleich freigegebenen Musik bewohnt, beseelt, beherrscht wird. Und die Akustik? Von allen, fast allen, wurde sie gelobt. Ich war dabei, durfte dabei sein, als man sie erprobt hat. Kurz vor der feierlichen Eröffnung natürlich mutete sich Karajan die Neunte zu, hatte ich mich, ohne um Erlaubnis zu bitten, in den abgedunkelten Konzertsaal geschlichen. Die Ränge waren gerade noch zu erahnen. Nur das zu unterst liegende Podium wurde von Tiefstrahlern erhellt. Da rief mich aus dem Dunkel, brummig, gutmütig eine Stimme an. »Nicht nur rumstehen, Mädchen! Wir brauchen Hilfe! Schnell aufs Podium!« Und ich, sonst nie um Widerworte verlegen, die störrische Bauerntochter aus der Marsch, gehorchte aufs Wort, beeilte mich treppab, stand nach einigen Umwegen im Licht und ließ mir von einem Mann, der mir später als Akustiker bekannt wurde, einen Trommelrevolver in die Hand drücken und mit knappen Worten erklären. Da kam abermals aus dem Dunkel des ringsum in Waben geschichteten Konzertsaales die brummige Stimme. »Alle 5 Schuss nacheinander, keine Angst, Mädchen, sind nur Platzpatronen. Jetzt, sage ich, jetzt!« Da hob ich gehorsam den Trommelrevolver, tat das unerschrocken und soll dabei, wie man mir später sagte, engelhaft schön ausgesehen haben. Stand also und drückte 5-mal kurz nacheinander ab, auf das akustische Messungen stattfinden konnten, und siehe, alles war wohlgeraten. Die Brummstimme aber, die aus dem Dunkeln gekommen war, gehörte dem Baumeister Hans Scharun, den ich seitdem genauso verehre wie vormals meinen Flötenlehrer. Deshalb und wohl auch einem inneren Ruf folgend, habe ich die Musik aufgegeben und studiere nun begeistert Architektur. Doch gelegentlich, und weil nun ohne Stipendium, helfe ich immer noch in der Philharmonie als Garderobenfrau aus. So erlebe ich von Konzert zu Konzert, wie sehr Musik und Bauwesen einander genügen, besonders dann, wenn ein Schiffsbaumeister die Musik zugleich gefangen nimmt und befreit. 1964. Richtig, auf all das Schreckliche, das da passiert ist und was sonst noch damit zusammenhängt, bin ich erst spät gekommen. Und zwar, als wir schnell heiraten mussten, weil ich schwanger war und wir uns im Römer, wo bei uns in Frankfurt das Standesamt ist, richtig verlaufen haben. Stimmt, die vielen Treppen und die Aufregung. Jedenfalls hat man uns gesagt, da sind Sie falsch hier. Das ist 2 Stockwerke tiefer. Hier läuft der Prozess. Was für ein Prozess, habe ich gefragt. Na, gegen die Täter von Auschwitz. Lesen Sie denn nicht Zeitung? Sind doch alle voll davon. Also sind wir wieder runter, wo schon unsere Trauzeugen gewartet haben. Meine Eltern zwar nicht, weil die anfangs gegen die Heirat waren, aber Heiners Mutti war da und ganz aufgeregt, auch 2 Freundinnen vom Fernsprechamt. Hinterher sind wir dann alle in den Palmengarten, wo Heiner einen Tisch bestellt hatte und wir richtig gefeiert haben. Aber nach der Hochzeit bin ich davon nicht losgekommen, bin hingegangen, immer wieder, auch als ich schon im 5. oder 6. Monat war und die Justiz den Prozess in die Frankenallee verlegt hatte, wo im Bürgerhaus Gallus eine ziemlich große Halle mehr Platz geboten hat, besonders für Zuschauer. Heiner ist nie mitgekommen, sogar dann nicht, wenn er auf dem Güterbahnhof, wo seine Arbeit ist, Nachtdienst gehabt hat und gekonnt hätte. Aber erzählt habe ich ihm, was man davon erzählen kann. All die schrecklichen Zahlen, die in die Millionen gingen, konnte man ja nicht begreifen, weil immer andere Zahlen als tatsächlich genannt wurden. Richtig, mal sollen es 3, dann höchstens nur 2 Millionen Vergaste oder sonst wie Umgekommene gewesen sein. Aber das andere, das vor Gericht kam, war genauso schlimm oder noch schlimmer, weil man das vor Augen hatte und ich davon Heiner erzählen konnte, bis er gesagt hat, hör schon auf damit, ich war 4, höchstens 5 Jahre alt, als das lief, und du warst gerade mal geboren damals. Das stimmt. Aber Heiners Vater und sein Onkel Kurt, der eigentlich ein richtig Netter ist, sind beide Soldat gewesen, und zwar ganz tief in Russland, wie mir Heiners Mutti einmal erzählt hat. Doch als ich den beiden nach Beates Taufe, bei der sich endlich die ganze Familie getroffen hat, vom Prozess im Haus Gallus und von Kaduk und Boger erzählen wollte, bekam ich immer nur zu hören, davon haben wir nichts mitgekriegt. Wann soll das gewesen sein? 43? Da gab's bei uns nur noch Rückzug. Und Onkel Kurt sagte, als wir die Krim räumen mussten und ich endlich auf Urlaub kam, da waren wir ausgebombt hier. Aber über all den Terror, den die Amis und der Engländer mit uns angestellt haben, redet niemand. Klar, weil die gesiegt haben und schuldig nur immer die anderen sind. Hör endlich auf damit, Heidi. Aber Heiner, der musste zuhören. Richtig gezwungen habe ich ihn, denn das war bestimmt kein Zufall, dass wir uns, als wir getraut werden sollten, im Römer verlaufen haben und dabei auf Auschwitz und, noch schlimmer, Birkenau gestoßen sind, wo die Öfen waren. Anfangs wollte er das alles nicht glauben, dass zum Beispiel ein Angeklagter einem Häftling befohlen hat, seinen eigenen Vater zu ertränken, worauf der Häftling richtig wahnsinnig wurde und ihn deshalb, nur deshalb, der Angeklagte auf der Stelle erschossen hat. Oder was auf dem kleinen Hof zwischen Block 11 und Block 10 an der schwarzen Wand passiert ist. Erschießungen. Tausende ungefähr. Denn als das verhandelt wurde, wusste keiner die genaue Zahl. Überhaupt fiel das schwer mit der Erinnerung. Als ich dann Heiner von der Schaukel erzählt habe, die nach diesem Wilhelm Boger benannt ist, der solch ein Gerät, um die Häftlinge zum Sprechen zu bringen, erfunden hat, wollte er anfangs nicht kapieren. Da habe ich ihm auf ein Stück Papier genau aufgezeichnet, was ein Zeuge an einem Modell, das er extra für den Prozess gebastelt hatte, für die Richter demonstriert hat. An der Stange hing oben nämlich als Puppe ein Häftling in richtig gestreiften Sachen, und zwar so verschnürt, dass ihm dieser Boger genau zwischen die Beine und immerzu auf die Hoden schlagen konnte. Ja, auf die Hoden genau. Und stell dir vor, Heiner, habe ich gesagt, als der Zeuge das alles dem Gericht erzählte, hat Boger, der halb rechts auf der Anklagebank, also hinter dem Zeugen saß, richtig geschmunzelt, bis in die Mundwinkel rein. Stimmt, habe ich mich auch gefragt, ist das noch ein Mensch? Trotzdem hat es Zeugen gegeben, die behauptet haben, dass dieser Boger sonst ziemlich korrekt gewesen ist und sich immer um die Blumen in der Kommandantur gekümmert hat. Nur die Polen soll er richtig gehasst haben, die Juden viel weniger. Naja, das mit den Gaskammern und dem Krematorium im Hauptlager und in Birkenau, wo jede Menge Zigeuner in Extrabaracken gewesen und alle vergast worden sind, war viel komplizierter zu begreifen als das mit der Schaukel. Dass aber dieser Boger eine gewisse Ähnlichkeit mit Heiners Onkel Kurt hatte, besonders wenn er so gutmütig geguckt hat, habe ich natürlich nicht erzählt, weil das gemein gewesen wäre Onkel Kurt gegenüber, der ja ganz harmlos und die Nettigkeit in Person ist. Trotzdem ist das mit der Schaukel und was sonst noch Tatsache war, bei Heiner und mir hängen geblieben, sodass wir uns immer, wenn wir Hochzeitstag haben, erinnern müssen, auch weil ich damals mit Beate schwanger ging und wir uns hinterher gesagt haben, hoffentlich hat das Kind nichts mitgekriegt von alledem. Aber letzten Winter hat Heiner zu mir gesagt, vielleicht machen wir im Sommer, wenn ich Urlaub krieg, mal eine Reise nach Krakau und Katowice runter. Mutti wünscht sich das schon lange, weil sie eigentlich aus Oberschlesien kommt. Ich war schon bei Orbis, das ist das polnische Reisebüro. Aber ich weiß nicht, ob das für uns richtig ist und ob daraus was wird, auch wenn man inzwischen ganz leicht ein Visum bekommt. Stimmt, von Krakau aus soll es nicht weit nach Auschwitz sein. Kann man sogar besichtigen, steht hier im Prospekt. 1965. Mit Blick auf den Rückspiegel noch einmal Kilometer fressen. Zwischen Passau und Kiel unterwegs, Gegenden abklappern auf Stimmenfang. Ans Steuer unseres geliehenen DKW hat sich Gustav Steffen, ein Student aus Münster, geklemmt, der, weil nicht aus zu gutem Hause, sondern in katholisch-proletarischem Milieu aufgewachsen. Der Vater war früher beim Zentrum, den zweiten Bildungsweg, eine Mechanikerlehre, das Abendgymnasium abtraben musste. Und nun, weil er, wie ich, für die Sozis Wind machen will, vernünftig, pünktlich, wir sind anders, wir kommen nicht zu spät, die Termine unserer Wahlreise abhakt. Gestern in Mainz, heute nach Würzburg. Viele Kirchen und Glocken, schwarzes Nest mit Aufhellungen an den Rändern. Und da parkten wir schon vor den Huttenseelen. Weil auf den Rückspiegel angewiesen, lese ich die Inschrift auf einem Transparent, das von den immer korrekt gescheitelten Buben der Jungen Union wie eine Pfingstbotschaft hochgehalten wird. Zuerst spiegelverkehrt, dann in Natura. Was sucht der Atheist in der Stadt des heiligen Kilian? Und komme erst im überfüllten Saal, den in den vorderen Reihen korporierte Studenten erkennbar an ihren Bierzipfeln besetzt halten, zu einer das allgemeine Zischen beschwichtigenden Antwort. Ich suche Tillmann Riemenschneider, die jenen Bildhauer und Bürgermeister der Stadt aufruft, dem die fürstbischöfliche Obrigkeit während der Zeit der Bauernkriege beide Hände verkrüppelt hat und der nun so deutlich heraufbeschworen meiner Rede von Absatz zu Absatz Luft und womöglich Gehör verschafft. Dich singe ich Demokratie. Walt Whitman für Wahlkampfzwecke leicht abgewandelt. Was nicht dem Rückspiegel, nur der Erinnerung abzulesen ist, organisiert haben diese Reise Studenten vom Sozialdemokratischen Hochschulbund und vom Liberalen Studentenbund, die, ob in Köln, Hamburg oder Tübingen, verlorene Haufen sind und denen ich, als alles nur hoffnungsstichiger Plan war, in der Friedenauer Niedstraße einen konspirativen Topf Linsensuppe gekocht hatte. Bis dahin ahnte die SPD nichts von ihrem unverdienten Glück, fand aber später, als wir auf Reise gingen, zumindest unser Plakat, meinen SPD-krähenden Hahn, gelungen. Auch waren die Genossen erstaunt, dass die Säle, obgleich wir Eintritt nahmen, gerammelt voll waren. Nur inhaltlich hat ihnen manches nicht geschmeckt, etwa mein überall zitiertes Verlangen nach der endlichen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, also der erklärte Verzicht auf Ostpreußen, Schlesien, Pommern und, was mich besonders schmerzte, Danzig. Das lag jenseits aller Parteitagsbeschlüsse, so auch meine Polemik gegen den Paragraphen 218. Doch hieß es, andererseits sehe man, dass viele Jungwähler kämen, zum Beispiel in München. Platzvoll heute der Zirkus Krone mit seinen 3500 Plätzen. Gegen das auch hier epidemische Zischen einer Rechtsaußenklicke hilft mein Gelegenheitsgedicht, der Dampfkessel-Effekt, das jedes Mal, so auch hier, Stimmung macht. Seht dieses Volk im Zischen geeint. Zischoman, Zischoplex, Zischophil, denn das Zischen macht gleich, kostet wenig und wärmt. Aber es kostete wessen Geld, diese Elite geistreich und zischend heranzubilden. Wie gut, dass ich im Zirkus Kronebau rückgespiegelt Freunde sitzen sehe, unter ihnen welche, die inzwischen tot sind. Hans-Werner Richter, mein literarischer Ziehvater, der anfangs, bevor ich auf Reise ging, skeptisch war, dann aber sagte, mach mal, ich hab das alles schon hinter mir. Grünwalder Kreis, Kampf dem Atomtod, jetzt darfst du dich verschleißen. Nein, lieber Freund, kein Verschleiß. Ich lerne dazu, sondiere lang angestauten Mief, bin auf Schneckenspur, komme in Gegenden, in denen noch immer der 30-jährige Krieg tobt, jetzt zum Beispiel nach Kloppenburg, schwärzer als Vilshofen oder Biberach an der Riss. Gustav Steffen steuert uns pfeifend durch flache Münsterland. Kühe, überall Kühe, die sich im Rückspiegel vermehren und die Frage aufwerfen, ob hierzulande sogar die Kühe katholisch sind. Und immer mehr vollbepackte Traktoren, die, wie wir, in Richtung Kloppenburg fahren. Es sind vielköpfige Bauernfamilien, die dabei sein wollen, wenn in der von uns gemieteten Münsterlandhalle der Leibhaftige spricht. 2 Stunden benötigte ich für die Rede, es steht zur Wahl, die sonst in knapp 1 Stunde vorbeirauscht. Ich hätte auch mein Loblied auf Willi vom Blatt weg posaunen können oder des Kaisers neue Kleider. Doch diesen Tumult hätte selbst eine Lesung aus dem Neuen Testament nicht beschwichtigt. Auf Eierwürfe reagiere ich mit Hinweisen auf verschleuderte Subventionen für die Landwirtschaft. Gezischt wird hier nicht. Hier geht es handfest dazu. Einige Bauernjungs, die gezielt mit Eiern warfen und auch trafen, werden mich 4 Jahre später als nunmehr bekehrte Jungsozialisten zur 2. Runde nach Kloppenburg einladen. Doch diesmal ermahne ich die Eierwerfer aus moorlochtief katholischem Wissen. Lasst das, Jungs, sonst müsst ihr am nächsten Sonnabend eurem Pfarrer ins Ohr beichten. Als wir den Tatort, beschenkt mit vollem Eierkorb, die Gegend um Vechta und Kloppenburg ist bekannt für drangvolle Geflügelfarmen, verließen und ich ziemlich bekleckert den Beifahrer abgab, sagte Gustav Steffen, der wenige Jahre später bei einem Verkehrsunfall ums junge Leben kam, mit Blick auf den Rückspiegel: Geht bestimmt schief, die Wahl. Aber hier, das hat Stimmen gebracht. Zurück in Berlin brannte, während ich bleischwer schlief, unsere Haustür und erschreckte Anna die Kinder. Seitdem hat sich in Deutschland einiges geändert, nur in Sachen Brandstiftung nicht. 1966. Das Sein oder das Sein. Die erhabenen Wörter, mit oder ohne Y geschrieben, plötzlich sagten sie nichts mehr. Plötzlich, als seien das Wesen, der Grund, alles Seiende und das Nichtende nichts, bloßes Wortgeklingel, sah ich mich in Frage gestellt und gleichsam aufgerufen, hier Zeugnis abzulegen. Nach so langer Jahresflucht und weil im gegenwärtigen Getriebe allerlei disparate Denkwürdigkeiten, etwa die D-Mark, weil sie vor 50 Jahren zu rollen begann, aber auch das ominöse Jahr 68, wie bei einem Schlussverkauf abgefeiert werden, schreibe ich nieder, was mir an einem Nachmittag des laufenden Sommersemesters widerfuhr. Denn plötzlich, nachdem ich mein Mittwochsseminar mit eher vorsichtigen Hinweisen auf textuale Korrespondenzen zwischen den Gedichten »Todesfuge« und Todnauberg eingeleitet, dabei aber vorerst die denkwürdige Begegnung zwischen dem Philosophen und dem Dichter ausgesperrt hatte, wurde ich, während noch die ersten Beiträge meiner Studentinnen und Studenten ins begrifflich Beliebige abglitten, tief innerlich von Fragen angefochten, die eigentlich zu zeitbezüglich auftraten, um sie so existenziell zu gewichten. Wer war ich damals? Wer bin ich heute? Was ist aus jenem einst seinsvergessenen, doch immerhin radikalen 68er geworden, der bereits 2 Jahre zuvor, wenn auch wie zufällig, nur dabei war, als sich in Berlin zum ersten Mal der Anti-Vietnam-Protest formierte? Nein, nein, keine 5. Knappe 2000 mögen es gewesen sein, die durchaus angemeldet und genehmigt vom Steinplatz aus über die Hardenbergstraße eingehenkelt und lauthals zum Amerika-Haus zogen. Allerlei Gruppen und Grüppchen, der SDS, SAB, der Liberale Studentenbund und der Argumentclub sowie die Evangelische Studentengemeinde hatten dazu aufgerufen. Vorher waren einige, gewiss auch ich, zu Butterhoffmann gegangen, um vorsätzlich Eier der billigsten Sorte zu kaufen. Damit bewarfen wir die, wie es hieß, imperialistische Niederlassung. Nicht nur bei renitenten Bauern, auch in studentischen Kreisen kam damals das Eierwerfen in Mode. Oh ja, auch ich habe geworfen und mit anderen Amis raus aus Vietnam und Johnson Mörder gerufen. Eigentlich hätte es zur Diskussion kommen sollen, und der Leiter des Amerika-Hauses, ein sich liberal gebender Mann, war sogar dazu bereit. Aber schon flogen die Eier, und nach dem kollektiven Werfen zogen wir, während die Polizei sich zurückhielt, über den Kurfürstendamm, dann die Uhlandstraße lang zum Steinplatz zurück. Einige Transparentinschriften erinnere ich, zum Beispiel Ledernacken, Sachen packen und einig gegen den Krieg. Aber bedauerlich war, dass sich etliche SED-Funktionäre von drüben in den Protestzug eingereiht hatten, um uns, wenn auch vergeblich, zu agitieren. Für die Springerpresse jedoch erwies sich deren Präsenz als gefundenes Fressen. Aber ich? Wie bin ich dazu gekommen, in Reihe zu laufen, mich einzuhängeln, mich heiser zu brüllen, mit anderen Eier zu werfen? In bürgerlichen und gleichsam konservativen Verhältnissen aufgewachsen, studierte ich bei Taubes Religionswissenschaft und ein bisschen Philosophie, probierte Husserl, genoss Scheler, inhalierte Heidegger, sah mich gelassen, auf dessen Feldweg war jegliche Technik dem bloßen Gestell abhold, und alles Naheliegende, etwa die Politik, tat ich bis dahin als seinsvergessen ab. Nun aber, auf einmal, ergriff ich Partei, schmähte den Präsidenten Amerikas und dessen Verbündete, Südvietnams Diktator Thoi und seinen General Ki, war allerdings noch nicht bereit, mich mit Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Rufen gänzlich zu enthemmen. Wer also war ich eigentlich damals, vor 30 Jahren? Während die Seminarbeiträge, 2, 3 Kurzreferate, weniger als meine halbe Aufmerksamkeit verlangten, ließ diese Frage nicht von mir ab. Meine Studenten mögen die partielle Abwesenheit ihres Professors bemerkt haben, aber die an mich direkt gerichtete Frage einer Studentin, weshalb wohl der Autor die im Todtnau-Berg-Gedicht der ersten Fassung enthaltene Hoffnung heute auf eines denkenden, kommendes, ungesäugt kommendes Wort gekürzt habe, denn in der letzten Fassung des Gedichts, die sich in dem Band Lichtzwang finde, seien die in Klammern gesetzten Wörter nicht mehr vorhanden. Diese zentrale Frage holte mich wieder in den universitären Alltag zurück und beschwor, weil sie so schroff geradewegs gestellt wurde, gleichsam eine Situation, in die ich mich bereits als junger Mensch geworfen sah. Noch vor Beginn des Wintersemesters 66/67 verließ ich das unruhige und alsbald von immer größeren Protestzügen belebte Berliner Pflaster, um in Freiburg zu studieren. Von dort kam ich her. Zudem hatte es mir der Germanist Baumann angetan. Ich versuchte, meine Rückkehr als heideggersche Kehre zu interpretieren. Meiner Studentin jedoch, deren herausfordernd gestellte Frage mich zur ungesäumten Antwort hatte nötigen sollen, gab ich mit Hinweis auf des umstrittenen Philosophen temporäre Nähe zum Führerstaat und sein jegliche Untat überwölbendes Schweigen eine ausweichende und gewiss unzureichende Antwort, zumal ich gleich danach wieder nur mich selbst befragte. Ja, ja. Es ist die Nähe zu dem großen Schamanen gewesen, die ich suchte, als ich nach Freiburg floh. Er und seine Aura zog mich an. Früh wurden mir erhabene Wörter geläufig, denn schon als Kind hatte mich der Vater, der als Chefarzt in einem Schwarzwaldsanatorium seine bemessene Freizeit auf Wanderwegen verbrachte, von Todtnau nach Todtnau-Berg geführt und dabei nie versäumt, auf des Philosophen bescheidene Hütte zu weisen. 1967. In dem mein sich hinziehendes Mittwochsseminar, wenn man von einem Schmetterling absieht, der sich durchs offene Fenster verflogen hatte, von nur mäßigem Interesse belebt zu sein schien, war es dennoch abschüssig genug, um mich immer wieder auf mein verjährtes Sein zu werfen und mich gleichsam vor großkalibrige Fragen zu stellen. Was eigentlich trieb mich weg von Berlin? Hätte ich nicht am 2. Juni dabei sein sollen? Hätte ich nicht meinen Platz zwischen den Protestierenden vor dem Schöneberger Rathaus suchen müssen, wäre nicht auch ich, der ich den Schah von Persien zu hassen meinte, ein geeignetes Ziel der mit Dachlatten dreinprügelnden Jubelperser gewesen? All das war mit nur geringen Einschränkungen zu bejahen. Gewiss hätte auch ich mich durch ein Plakat mit der Inschrift »Sofortige Freilassung der iranischen Studenten« solidarisch erklären und der Polizei kenntlich machen können. Und weil im Rathaus zeitgleich zum Schahbesuch ein parlamentarischer Ausschuss über die Erhöhung der Studiengebühren beriet, wäre es mir ein leichtes gewesen, mit anderen Demonstranten den albernen Karnevalsschlager von einst »Wer soll das bezahlen?« im Chor zu singen. Und als am Abend der Schah mit seiner Fahrer Diba, staatsmännisch angeführt von Alberts, dem regierenden Bürgermeister der Stadt, die Deutsche Oper an der Bismarckstraße besuchte, hätte auch mich, wäre ich nicht ängstlich nach Freiburg entwichen, die Greiftrupps der Polizei in den Schlauch zwischen Krumme und Sesenheimer Straße treiben und, während in der Oper schon das Festprogramm lief, mit Schlagstöcken jagen dürfen. Ja, frage ich mich, oder wurde ich zu innerst befragt, hätte es, als dann der Polizeiplan Füchsejagd durchgeführt wurde, nicht mich anstelle des Studenten der Germanistik und Romanistik Benno Ohnesorg aus kurzer Distanz treffen können? Wie ich sah er sich als Pazifist und war Mitglied der evangelischen Studentengemeinde. Wie ich zählte er 26 Jahre und trug wie ich im Sommer gerne Sandalen ohne Socken. Ja doch, es hätte gleichsam mich erwischen, auslöschen können, aber ich hatte mich abgesetzt und mit Hilfe eines Philosophen, der sich nach seiner Kehre der Gelassenheit anheimgab, in ontologische Distanz gebracht. Also knüppelten sie ihn, nicht mich, nieder. Also richtete der Kriminalbeamte in Zivil Kuras seine entsicherte Dienstpistole Modell PPK nicht gegen meinen Kopf, sondern traf Benno Ohnesorg über dem rechten Ohr, sodass dessen Gehirn durchdrungen und dessen Schädeldecke zerschmettert wurde. Plötzlich verstörte ich meine Studenten, indem ich ihre Interpretationsseligkeit angesichts zweier bedeutender Gedichte laut unterbrach. Eine Schande! Der Polizist Kuras wurde in zwei Prozessen freigesprochen und arbeitete fortan und bis zu seiner Pensionierung in der Funkleitzentrale der Berliner Polizei. Dann schwieg ich wieder, sah zwar den herausfordernd spöttischen Blick der besagten Studentin auf mich gerichtet, spürte ihn sogar aufs Intimste und fand mich gleichwohl von Fragen überfüllt, die mein schon seit Kindheitstagen verängstigtes Sein in die Enge trieben. Wann fand sie statt, meine Kehre? Was hieß mich, Abschied vom bloß Seienden zu nehmen? Und ab wann genau ergriff mich im Verlauf der Jahresflucht das Erhabene, um trotz zeitweiliger Abkehr nie wieder von mir zu lassen? Es könnte einen Monat später, an jenem 24. Juli geschehen sein, als der Dichter, nach längerer Krankheit genesen, in Freiburg eintraf, wo er sein anfängliches Zögern überwand und dem Philosophen, dessen fragwürdige Vergangenheit ihn bedenklich gemacht hatte, dann doch begegnete, bevor er für uns alle feierlich aus seinen Gedichten las. Aber gemeinsam mit Heidegger fotografiert, wollte Paul Celan sich nicht sehen. Später war er dann doch fürs Foto bereit, aber für eine der denkwürdigen Begegnung dienliche Ablichtung fehlte inzwischen die Zeit. Diese und weitere Anekdoten teilte ich nunmehr befreit von innerer Befragung meinem nachmittäglichen Seminar mit, denn mit geschickten Wortmeldungen war es insbesondere der einen Studentin gelungen, mich aus den rückläufigen Zwängen zu lösen und als Zeugen jener komplexen Konfrontation sozusagen ins Plaudern zu bringen, Denn ich bin es gewesen, der auf Anweisung von Professor Baumann die Schaufenster der Freiburger Buchhandlungen observieren durfte. Auf Wunsch des Philosophen sollten alle Gedichtbände des Dichters würdevoll ausgestellt sein. Und siehe da, vom frühen Band Mohn und Gedächtnis bis zu Sprachgitter und dem Band Niemandsrose war alles unfasslich und dennoch greifbar. Selbst seltene Sonderdrucke kamen, durch meinen Eifer befördert, zur Ansicht. So bin auch ich es gewesen, der zur Morgenfrühe des nächsten Tages den Besuch des Dichters hoch oben im Schwarzwald, wo die Hütte des Philosophen wartete, sorgsam vorbereiten durfte. Doch abermals nahm Celan Anstoß an Heideckers Verhalten während der dunklen Jahre, soll ihn sogar, sich selbst zitierend, einen Meister aus Deutschland genannt und damit, wenn auch ausgespart, nur den Tod ins Spiel gebracht haben. So blieb ungewiss, ob er die Einladung annehmen werde. Lange schwankte der Dichter und gab sich unnahbar. Wir fuhren dann doch in der Frühe, wenngleich sich der Himmel bleiern zusammengezogen hatte. Nach dem Besuch der Hütte und jenem denkwürdigen Gespräch oder Schweigen, dem niemand, auch ich, nicht beiwohnen durfte, traf man sich in St. Blasien, wo allen ein Café gastlich wurde. Nichts schien zu befremden. Offenbar war dem Dichter der Denker nunmehr genehm. Bald schon fanden sich beide auf dem Weg zum Horbacher Moor, von dessen Ostrand wir alle eine Wegstrecke auf eingelegten Rundhölzern wanderten. Weil aber das Wetter garstig blieb und des Dichters Schuhwerk zu städtisch oder, wie er bemerkte, nicht rustikal genug war, wurde die Wanderung alsbald abgebrochen, worauf wir im Herrgottswinkel eines Gasthofes in Behaglichkeit das Mittagsmahl einnahmen. Nein, nein, nichts Tagespolitisches, etwa die Unruhen in Berlin oder der kürzlich gemeldete Tod eines Studenten kamen zur Sprache. Man plauderte über die Pflanzenwelt, wobei sich zeigte, dass der Dichter gleich viele, wenn nicht mehr Kräuter beim Namen zu nennen wusste, als der Denker. Überdies verstand es Paul Celan, manch Kräutlein nicht nur lateinisch, sondern auch rumänisch, ungarisch, sogar jiddisch zu benennen. Er stammte ja aus Czernowitz, das bekanntlich in der vielsprachigen Bukowina liegt. Das alles und noch weitere Denkwürdigkeiten gab ich meinen Studentenpreis, konnte aber die von besonderer Seite gestellte Frage, was denn nun in der Hütte gesprochen oder verschwiegen worden sei, nur mit Hinweis auf das Gedicht Todtnauberg beantworten. Da ergebe sich manches. Zum Beispiel erlaube Arnika, kenntnisreich Augentrost genannt, allerlei Deutung. Und beziehungsreich sei der Brunnen vor der Hütte mit dem bezeichnenden Sternwürfel drauf. Überdies finde sich an zentraler Stelle, sozusagen als Herzstück, jenes Gästebuch im Gedicht erwähnt, in das der Dichter mit banger Frage, wessen Namen nahm es auf vor dem meinen, sich einschrieb, freilich mit einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen, wobei nochmals gesagt werden müsse, dass die in Klammern stehenden Wörter ungesäumt kommendes, die später vom Dichter getilgt wurden, der Dringlichkeit seines Wunsches, der ja, wie man wisse, unerfüllt blieb, fordernder Ausdruck gewesen seien. Aber was sonst in der Hütte habe zu Wort kommen dürfen oder beschwiegen worden sei, wisse man nicht. Bleibe im Ungefähren, lasse sich kaum erahnen, halte aber gleichsam die Wunde offen. So etwa sprach ich zu meinen Studenten, ohne ihnen oder gar der besagten Person zu verraten, wie oft ich mir das Gespräch in der Hütte imaginiert habe. Denn zwischen dem ortlosen Dichter und dem Meister aus Deutschland, dem Juden mit unsichtbar gelbem Stern und dem einstigen Rektor der Freiburger Universität mit kreisrundem und gleichwohl getilgtem Parteiabzeichen, dem Benenner und dem Verschweiger, auch zwischen dem immerfort sich totsagenden Überlebenden und dem Künder des Seins und des kommenden Gottes hätte das unsägliche Wörter finden müssen, aber es fand sich kein einziges. Und dieses Schweigen schwieg sich fort. Auch ich unterschlug dem Seminar die Gründe meiner Flucht aus Berlin, ließ mich wie unberührt vom Blick jener Studenten abtasten und gab nicht preis, was mich zeitweilig dem Erhabenen entfremdet und schon im folgenden Jahr wiederum fluchtartig von Freiburg weg hinein in die Frankfurter Turbulenzen getrieben hat. An einen Ort übrigens, an dem Paul Celan, sogleich nachdem er unser Universitätsstädtchen verlassen hatte, das Gedicht Todnauberg in erster Fassung brachte. 1968. Das Seminar schien befriedet. Ich aber blieb in Unruhe. Kaum war es mir dank behutsam vermittelter Autorität gelungen, jenes Hüttengedicht als spätes Echo auf die Todesfuge und als Herausforderung des bedeutsamen, aber zugleich als Tod personifizierten Meisters aus Deutschland zu hören, da erlebte ich mich wiederum inständig in Frage gestellt. Was trieb dich sogleich nach dem Osterfest des folgenden Jahres aus Freiburg? Welche Kehre machte dich, der du bis dahin dem Schweigen zwischen den Wörtern gelauscht und dich aufs Erhaben fragmentarische, auf Hölderlins mähliches Verstummen eingelassen hattest, zum radikalen 68er? Es wird wohl, wenn nicht verspätet, die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg, dann gewiss der Mordanschlag auf Rudi Dutschke gewesen sein, der dich, zumindest verbal, zum Revolutionär machte, indem du den Jargon der Eigentlichkeit entsagtest und in einem anderen Jargon, dem der Dialektik, daherzureden begannst. So etwa erklärte ich mich, war mir aber der tieferen Ursache meines Sprachwechsels nicht gewiss und versuchte, solange sich mein Mittwochseminar selbsttätig beschäftigte, den jähen Aufruhr meiner Irrtümer zu beschwichtigen. Jedenfalls brach ich in Frankfurt vorerst mit der Germanistik und belegte, wie zum Beweis meiner abermaligen Kehre, das Studienfach Soziologie. Also hörte ich Habermas und Adorno, den wir, ich bald als Mitglied des SDS, allerdings kaum noch zu Wort kommen ließen, galt er uns doch als anfechtbare Autorität. Und weil überall, in Frankfurt besonders vehement, Schüler gegen Lehrer revoltierten, kam es zur Besetzung der Universität, die aber, weil Adorno, der große Adorno, sich genötigt sah, die Polizei zu rufen, alsbald wieder geräumt wurde. Einer unserer wortmächtigsten Sprecher, von dessen Eloquenz sogar der Meister der Negation angetan war, Hans-Jürgen Krahl nämlich, der übrigens wenige Jahre zuvor noch dem faschistischen Ludendorff-Bund, danach der reaktionären Jungen Union angehört hatte und der sich nun nach absoluter Kehre in direkter Dutschke-Nachfolge und als gegenmächtige Autorität begriff, dieser Krahl wurde verhaftet, war aber nach wenigen Tagen wieder frei und alsbald aktiv, sei es gegen die Notstandsgesetze, sei es gegen seinen trotz alledem hochverehrten Lehrer. So am letzten Tag der Buchmesse, dem 23. September, als im Haus Gallus, wo 65 der erste Auschwitz-Prozess sein Ende gefunden hatte, eine Podiumsdiskussion, der schließlich Adorno zum Opfer fiel, in Turbulenzen unterzugehen drohte. Welch heftige Zeit! In meinem windstillen Seminar aufgehoben und nur von einer besonders hartnäckigen jungen Dame durch provokantes Fragen irritiert, versuchte ich, die Flucht von 30 abgelebten Jahren zu überspringen und mich in eine Diskussion einzufädeln, die zum Tribunal wurde. Welche Lust am gewaltsamen Wort! Auch ich in der Menge rief dazwischen, fand fetzende Wörter, glaubte Krahls Eifer überbieten zu müssen, war mit ihm und anderen darauf aus, den kugelköpfigen Meister der alles im Widerspruch auflösenden Dialektik, der nun betreten und verlegen um Worte schwieg, ganz und gar zu entkleiden, was auch gelang. Saßen doch dem Professor dicht gedrängt Studentinnen zu Füßen, die kürzlich noch ihre Brüste vor ihm entblößt und so Adorno zum Abbruch seiner Vorlesung genötigt hatten. Nun wollten sie ihn, den Empfindsamen, nackt sehen. Er, der Straffrundliche, der sich gediegen bürgerlich kleidete, sollte gleichsam enthüllt werden. Heikler noch, Stück für Stück, der ihn schützenden Theorie musste er ablegen und seine, was Krahl und andere forderten, soeben zerfetzte Autorität in dürftig geflicktem Zustand der Revolution zum Gebrauch freigeben. Er solle sich nützlich machen, hieß es. Man brauche ihn noch. Demnächst beim Sternmarsch nach Bonn. Man sehe sich angesichts der herrschenden Klasse gezwungen, aus seiner Autorität Nutzen zu ziehen. Doch im Prinzip gehöre er abgeschafft. Das Letzte habe wohl ich gerufen. Oder wer oder was rief aus mir? Was hieß mich, der Gewalt das fortzureden? Sobald mir die Gesichter meiner Studenten, die sich im laufenden Celan-Seminar mit mäßigem Eifer ihre Scheine abverdienten, wiederum gegenwärtig wurden, bezweifelte ich meine einstige Radikalität. Vielleicht habe ich mir nur einen Spaß erlauben wollen. Oder ich war verwirrt, habe manch allzu gezirkelte Phrase wie die von der repressiven Toleranz missverstanden, wie ich vormals des Meisters Verdikt gegen alle Seinsvergessenheit missdeutet hatte. Krahl, der als Adornos begabtester Schüler galt, liebte es, in weiten Bögen die endliche Schlinge zu legen und den soeben noch stumpfen Begriff auf die Spitze zu treiben. Gewiss, es waren auch Gegenworte zu hören, etwa von Habermas, der aber mit seinen seit dem Kongress in Hannover stets mitzuhörenden Warnung vor drohendem Linksfaschismus bei uns unten durch war. Oder jener schnauzbärtige Schriftsteller, der sich an die SPD verkauft hatte und nun meinte, uns blindwütigen Aktionismus vorwerfen zu dürfen. Der Saal tobte. Ich muss annehmen, gleichfalls getobt zu haben. Was aber hat mich bewogen, vorzeitig den überfüllten Saal zu verlassen? War es mangelnde Radikalität? Konnte ich Krahls Anblick, der, weil einäugig stets eine Sonnenbrille trug, nicht mehr ertragen? Oder wich ich jenem Leidensbild aus, das der gedemütigte Theodor W. Adorno abgab? Nahe dem Saalausgang, wo immer noch dichtgepackt Publikum stand, sprach mich ein älterer Herr und offensichtlicher Buchmessegast mit leichtem Akzent an. Was haben Sie da für Unsinn geredet? Bei uns in Prag stehen seit einem Monat überall sowjetische Panzer und Sie faseln hier von kollektiven Lernprozessen des Volkes. Kommen Sie schnell in schönes Böhmen gereist, da können Sie lernen im Kollektiv, was ist Macht, was ist Ohnmacht. Nichts wisst ihr, wollt aber alles besser wissen. Ach ja, sagte ich plötzlich über meine Studenten hinweg, die erschrocken von ihren Textinterpretationen zweier Gedichte aufschauten, da geschah ja im Spätsommer 68 noch etwas anderes. Die Tschechoslowakei wurde okkupiert. Deutsche Soldaten beteiligten sich. Und nach einem knappen Jahr war Adorno tot. Herzversagen hieß es. Übrigens verunglückte Krahl im Februar 70 bei einem Verkehrsunfall tödlich. Und in Paris warf Paul Celan im gleichen Jahr, ohne von Heidegger das erhoffte Wort bekommen zu haben, sein restliches Leben von einer Brücke herab ins Wasser. Wir wissen den Takt nicht genau. Danach verlief sich mein Mittwochseminar. Nur die besagte Studentin blieb sitzen. Da sie offenbar keine Frage übrig hatte, blieb auch ich stumm. Es genügte ihr wohl, mit mir einige Zeit allein zu sein. Also schwiegen wir. Erst als sie ging, waren doch noch zwei Sätze aufgespart. »Ich bin jetzt weg«, sagte sie. »Von Ihnen kommt sowieso nichts mehr.« 1969. Muss bestimmt eine rasante Zeit gewesen sein, auch wenn ich damals als schwierig eingestuft wurde. Immerzu hieß es, Carmen ist schwierig oder besonders schwierig oder Carmen ist ein Problemkind. Und das nicht nur, weil meine Mutter in Scheidung lebte und mein Vater meistens weit weg auf Montage war. Aber in unserem Kinderladen waren noch andere Problemkinder, sogar solche, die eigentlich hätten erwachsen sein sollen. Zum Beispiel unsere Studenten von der Ruhr-Universität, die den Laden zuerst mal nur für alleinerziehende Studentinnen aufgemacht hatten und alles, aber auch rein alles, antiautoritär deichseln wollten, sogar mit Proletarienkindern, wie man uns, als wir dazukamen, genannt hat. Das brachte erst mal Zoff, weil wir eher eine strenge Hand gewohnt waren und unsere Eltern sowieso. Nur meine Mutter, die später die zwei Räume, die mal Büro oder sowas gewesen sind, geputzt hat, weil die Studentenmütter sich dafür zu fein waren, soll zu den anderen Müttern aus der Nachbarschaft gesagt haben, lass doch die Roten mal ausprobieren, wie sowas läuft. Denn in Bochum war die Initiativgruppe, die den Laden nun auch für die Kinder der sogenannten Unterprivilegierten gewollt hat, extrem links eingestellt, weshalb es immer zur Fraktionierung, so hieß das, gekommen ist und die Elternversammlungen, die ja meistens bis nach Mitternacht dauerten, jedes Mal beinahe aufgeflogen wären, wie mir meine Mutter erzählt hat. Aber damals soll ja allgemein, nicht nur bei uns Kindern, sowas wie Chaos geherrscht haben. Überall in der Gesellschaft, wo man nur hinguckte, war Zoff. Und außerdem lief Wahlkampf. Aber bei uns vorm Laden hing ein Transparent, auf dem, wie sich meine Mutter noch erinnern kann, statt Wahlkampf Klassenkampf zu lesen stand. Den hatten wir dann auch. Immerzu gab's Keilereien, weil jeder, besonders wir Proletenkinder, das Spielzeug, das die linken Studenten für unseren Laden gesammelt hatten, für sich haben wollten. Besonders ich, sagt meine Mutter, muss ziemlich raffig gewesen sein. Aber sonst haben wir vom Wahlkampf so gut wie nichts mitgekriegt. Nur einmal haben uns unsere Studenten zu einer Demo mitgenommen, direkt vor die Uni, die ein riesiger Betonklotz war. Und dort haben wir mit den anderen rufen gemusst, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben dann aber doch mit ihrem Willi die Wahl einigermaßen gewonnen. Das kriegten wir Kinder natürlich nicht mit, denn im Fernsehen lief den Sommer über was ganz anderes, nämlich die Mondlandung. Die war für uns, die wir ja alle zu Hause oder ich bei Frau Pietzke, unserer Nachbarin, in die Glotze guckten, viel interessanter als das, was im Wahlkampf lief. Weshalb wir mit großen Farbstiften und Tubenfarben, die man anrühren konnte, ganz antiautoritär, nämlich jeder, was er gerade wollte, sowas wie die Landung auf alle Wände im Kinderladen gemalt haben. Natürlich die beiden Männchen auf dem Mond in ihren ulkigen Klamotten und außerdem die Mondfähre, die auf Deutsch Adler hieß. Das muss eigentlich lustig gewesen sein. Aber ich als Problemkind soll dabei wieder mal für Zoff in der Elternversammlung gesorgt haben, weil ich nicht nur die beiden Männchen, Armstrong und Aldrin hießen die, auf die Wand gekritzelt und mit Farben gekleckst habe, sondern auch, wie ich das im Fernsehen ganz deutlich gesehen hatte, die amerikanische Fahne mit vielen Sternen und Streifen drauf, die nun auf dem Mond flatterte. Sowas ging unseren Studenten, jedenfalls den besonders Linken, natürlich gegen den Strich. Große pädagogische Aktion. Aber mit gut zureden war bei mir nichts zu machen. Und meine Mutter erinnert sich, dass nur eine Minderheit, nämlich die bloß antiautoritären Studenten, die ja keine Maoisten oder sonst was Revolutionäres waren, dagegen gestimmt hat, als im Elternrat beschlossen wurde, dass meine Malerei, nämlich Stars und Strippes, wie meine Mutter immer noch sagt, von der Kinderladenwand ganz radikal abgewaschen werden musste. Nein, kein bisschen habe ich deswegen geheult. Aber bockig soll ich gewesen sein, als mich einer von den Studenten, richtig, der ist heute in Bonn sowas wie ein Staatssekretär, überreden wollte, eine knallrote Fahne auf den Mond zu pflanzen. Wollte ich nicht. Kam für mich nicht in Frage. Nein, hatte nichts gegen Rot. Nur weil im Fernsehen keine rote, sondern die andere. Da muss ich, weil dieser Student nicht locker ließ, richtig auf Chaos gemacht und all die schönen Farbstifte, alle Kreiden und Tuben, auch die von den anderen Kindern, zertrampelt haben, sodass meine Mutter, die ja täglich den Laden geputzt hat und dafür von den Studentinnen, die auch Mütter waren, bezahlt wurde, hinterher richtig Mühe gehabt hat, die ganze Farbmansche von den Dielen zu kratzen, weshalb sie heute immer noch, wenn sie sich mit Müttern von damals trifft, zu denen sagt, meine Carmen ist mal ein richtiges Problemkind gewesen. Ich jedenfalls werde meine Kinder, falls ich noch welche kriege, bestimmt anders, nämlich normal erziehen. Auch wenn das Jahr, als der Mond bestiegen wurde und bald danach meine Mutter für ihren Willi gestimmt hat, eine rasante Zeit gewesen sein muss und ich heute noch manchmal ganz lebhaft von unserem Kinderladen träume. 1970. Niemals nimmt mir meine Zeitung das ab. Irgendeinen Schmus wollen die haben, sowas wie nahm alle Schuld auf sich oder plötzlich fiel der Kanzler auf die Knie oder noch dicker aufgetragen, kniete für Deutschland. Von wegen plötzlich, fein ausgeklügelt war das. Bin sicher, dass ihm dieses Schlitzohr, na, sein Zwischenträger und Unterhändler, der es versteht, den schmählichen Verzicht auf urdeutsches Land zu Hause als Gewinn zu verkaufen, diese besondere Nummer eingeflüstert hat. Und nun macht sein Chef, der Säufer, auf katholisch, geht auf die Knie. Dabei glaubt er an nichts. Reine Show alles. War aber als Aufmacher, rein journalistisch gesehen, ein Knüller. Schlug ein wie eine Bombe. Lief hübsch abseits vom Protokoll. Alle dachten, das geht wie üblich über die Bühne. Nelkenkranz ablegen, Schleifenbänder ordnen, zwei Schritt hinter sich treten, Kopf senken, Kinn wieder hoch, stur in die Ferne blicken. Und schon geht's mit Blaulicht ab nach Schloss Wilanow ins noble Quartier, wo das Fläschchen und die Cognac-Schwenker warten. Aber nein, er erlaubt sich eine Extratour. Nicht etwa auf die erste Stufe, was kaum riskant gewesen wäre, sondern direkt auf den nassen Granit, ohne sich mit der einen der anderen Hand abzustützen, gekonnt aus den Kniekehlen rausgeht er runter, behält dabei die Hände, verklammert vorm Sack, macht ein Karfreitagsgesicht, als wäre er päpstlicher als der Papst, wartet das Klicken der Fotografenmeute ab, hält geduldig eine starke Minute lang hin und kommt dann wieder, nicht etwa auf die sichere Tour, erst das eine, dann das andere Bein, sondern mit einem Ruck hoch, als hätte er das trainiert, tagelang vorm Spiegel, zack hoch, steht nun und guckt, als wäre ihm der Heilige Geist persönlich erschienen, über uns alle weg, als müsst er nicht nur den Polen, nein, aller Welt beweisen, wie fotogen man Abbitte leisten kann. Naja, gekonnt war das schon. Sogar das Sauwetter spielte mit. Aber so, hübsch schräg, mit dem zynischen Klavier geklimpert, nimmt mir das meine Zeitung niemals ab, selbst wenn unsere Chefetage diesen Kniefallkanzler lieber heute als morgen weg hätte, gestürzt oder abgewählt oder sonst wie, nur weg. Also nehme ich nochmal Anlauf und lass die Orgel wummern, wo einst das Warschauer Ghetto gewesen ist, das im Mai 1943 auf so sinnlose wie grausame Weise zerstört und brutal ausgelöscht wurde, kniete nun vor einer Gedenkstätte, an der tagtäglich, so auch an diesem nasskalten Dezembertag, aus zwei bronzenen Kandelabern, vom Wind zerfetzte Flammen fauchen, einsam der deutsche Bundeskanzler und gab der Reue Ausdruck, Reue für alle im deutschen Namen begangenen Untaten, indem er die übergroße Schuld auf sich nahm, er, der selber nicht schuldig wurde, fiel dennoch aufs Knie. Na also, das druckt jeder. Der Lastenträger, der Schmerzensmann, vielleicht noch ein bisschen Lokalkolorit als Zugabe, paar kleine Nicklichkeiten, kann nicht schaden. Zum Beispiel etwas über das Befremden der Polen, weil der hohe Staatsgast nicht am Denkmal des unbekannten Soldaten, das hier Nationalheiligtum ist, sondern ausgerechnet bei den Juden auf die Knie ging. Man muss nur nachfragen, bisschen bohren und schon zeigt sich der wahre Pole als Antisemit. Ist ja noch gar nicht so lange her, vor gut 2 Jahren, als hier die polnischen Studenten meinten, genau wie die Studenten bei uns oder in Paris, verrückt spielen zu dürfen. Aber dann hat die Miliz, an der Spitze der hiesige Innenminister Motschar, die, wie man sagte, zionistischen Provokateure zusammenknüppeln lassen. An die paar tausend Parteifunktionäre, Professoren, Schriftsteller und sonstige Geistesgrößen, meistens Juden, wurden geschasst, haben die Koffer gepackt, sind ab und davon nach Schweden oder Israel. Darüber redet hier keiner mehr. Aber uns alle Schuld auflassen, gehört zum guten Ton. Von katholischer Haltung, die jedem aufrechten Polen zu Herzen geht, wird gefaselt, wenn dieser Vaterlandsverräter, der in norwegischer Uniform gegen uns Deutsche gekämpft hat, hier mit großem Gefolge Krupp-Manager Beitz, paar linke Schriftsteller und sonstige Geistesgrößen angereist kommt, den Polacken, unser Pommern, Schlesien, Ostpreußen auf dem Tablett serviert und dann noch als Zugabe, wie im Zirkus, ruckzuck auf die Knie geht. Ist sinnlos. Wird nicht gedruckt. Lieber schweigt sich meine Zeitung darüber aus, Agenturmeldung und fertig. Außerdem, was geht das mich an? Ich stamme aus Krefeld, bin eine rheinische Frohnatur. Was rege ich mich auf? Breslau, Stettin, Danzig sollte mir Schnuppe sein. Werde einfach was Atmosphärisches schreiben über den polnischen Handkuss, wie hübsch die Altstadt ist, das Schloss Wilanow und sonst noch paar Prachtbauten wieder aufgebaut sind, obgleich, wo man auch hinguckt, die wirtschaftliche Lage miserabel, nix in den Schaufenstern, Schlangen vor jedem Fleischerladen, weshalb ganz Polen auf einen Milliardenkredit hofft, den dieser Kniefallkanzler bestimmt seinen kommunistischen Freunden versprochen hat. Dieser Emigrant, wie der mir gegen den Strich geht. Nicht etwa, weil er unehelich ist, sowas kann vorkommen, aber sonst sein ganzes Gehabe und als er da kniete im Nieselregen, widerlich, wie ich ihn hasse. Na, der wird sich wundern, wenn er nach Hause kommt. Zerfetzen werden sie ihn und seine Ostverträge. Nicht nur in meiner Zeitung. Aber gekonnt war das schon. Einfach so, auf die Knie. 1971. Wirklich. Einen Roman könnte man schreiben. Sie war meine beste Freundin. Die verrücktesten Dinge, auch gefährliche, haben wir uns ausgesponnen, nur dieses Unglück nicht. Angefangen hat es, als überall Diskotheken aufmachten und ich, die ich eigentlich lieber in Konzerte ging und weidlich das Theaterabonnement meiner Mutter, die damals schon kränkelte, wahrnahm, Uschi überredet habe, mit mir mal was anderes zu probieren. Nur mal kurz reinschnuppern, sagten wir uns, blieben aber gleich in der erstbesten Disco hängen. Sie sah wirklich niedlich aus, mit ihrem fuchsigen Kraushaar und den Sommersprossen auf dem Näschen. Und wie sie schwebelte, gell? Ein bisschen frech, aber immer witzig dabei, beneidenswert, wie sie die Jungs anmachte, ohne sich auf irgendetwas Ernsthaftes einzulassen, dachte ich, und kam mir neben Uschi oft wie ein schwerblütiger Trampel vor, der jedem Wort Gewicht beimisst. Und doch, wie habe ich mich volldröhnen lassen? Hold that train. Natürlich Bob Dylan, aber auch Santana, Deep Purple. Besonders standen wir auf Pink Floyd. Wie uns das angeturnt hat. At Home Hurt Mother. Aber Uschi zog die Gruppe Steppenwolf vor. Born to be Wild. Da konnte sie sich ganz loslassen. Etwas, das mir nie recht gelingen wollte. Nein, wirklich extrem ging es nicht zu. Ein Joint ringsum, noch einer mehr nicht. Und ehrlich, wer hat denn damals nicht gekifft? Von richtiger Gefahr konnte nicht die Rede sein. Bei mir war die Hemmschwelle ohnehin zu hoch, stand ich doch kurz vor meiner Abschlussprüfung als Stewardess und war bereits bald im Inlanddienst tätig, sodass für Diskus kaum Zeit blieb und ich Uschi ein wenig aus den Augen verlor, was zwar bedauerlich war, aber unvermeidlich, zumal ich ab August 70 häufiger mit der Bea nach London flog und immer seltener nach Stuttgart kam, wo mich dann, weil meine Mutter nun wirklich immer hinfälliger wurde, ganz andere Probleme erwarteten, zumal mein Vater, aber lassen wir das. Jedenfalls muss Uschi während meiner Abwesenheit zu härterem Stoff übergegangen sein. Nepal-Shit wahrscheinlich. Und dann hing sie plötzlich an der Nadel, hat Heroin gedrückt. Ich bin zu spät, erst durch ihre Eltern, wirklich nette, unauffällige Leute, hinter den ganzen Verlauf gekommen. Richtig ins Schlimme steigerte sich ihr Zustand jedoch, als sie schwanger wurde und nicht mal wusste von wem. Kann man schon sagen. Das war ein Unglück für sie, weil das Mädel ja noch in der Ausbildung steckte, Dolmetscherschule, aber eigentlich gerne wie ich Stewardess geworden wäre. Weit rumkommen, die Welt sehen. Mein Gott, hatte das Kind Vorstellungen von meinem harten Job, besonders bei Long-Distance-Flügen. Aber Uschi war nun mal meine beste Freundin und deshalb habe ich ihr Mut gemacht. Vielleicht schaffst du es, bist ja noch jung, gell? Und nun passierte das. Obgleich Uschi fürs Austragen war, hat sie dann doch wegen ihrer Heroindrückerei abtreiben wollen und ist von Doktor zu Doktor gelaufen, natürlich vergeblich. Als ich ihr helfen, sie nach London schicken wollte, weil dort bis zum dritten Monat mit einem Tausender, später mit Zuschlag, was zu machen war, und ich über eine Kollegin Adressen wusste, zum Beispiel das Nursing Home in der Crossroad, ich ja außerdem den Hin- und Rückflug und selbstverständlich die dort üblichen Kosten plus Übernachtung angeboten habe, wollte sie nicht und wurde, was gewiss nicht an mir lag, immer schwieriger im persönlichen Umgang. Irgendwo auf der Schwäbischen Alb, bei einem dieser Kurpfuscher, soll ein Ehepaar gewesen sein, er mit Glasauge, hat sie dann abtreiben lassen. Wirklich. Ganz extrem muss das gewesen sein, mit einer Lösung aus Kernseife und einer Riesenspritze direkt in den Gebärmutterhals. Hat nicht lange gedauert. Gleich nach dem Fruchtabgang wanderte alles in die Klosettschüssel, wurde einfach weggespült, soll ein Junge gewesen sein. Das alles hat Uschi mehr fertig gemacht als die Heroindrückerei. Nein, man muss wohl davon ausgehen, dass beides, die Nadel, von der sie nicht loskam, und der schreckliche Besuch bei den Engelmachern, das Mädel an den Rand gebracht hat. Und trotzdem hat sie versucht, tapfer dagegen anzugehen. Aber wirklich clean wurde sie nicht, bis es mir schließlich gelungen ist, über den Paritätischen Wohlfahrtsverband an eine Adresse auf dem Land in Bodenseenähe heranzukommen. Ein Therapiedorf, nein, in Wirklichkeit war es eher ein größerer Hof, auf dem eine Gruppe von wirklich netten Anthroposophen dabei war, so etwas wie ein Therapeutikum aufzubauen und wo man versuchte, mit Rudolf Steiner Methoden, also durch Heileurythmie, Malen, biologisch-dynamischen Gemüseanbau und entsprechende Tierhaltung, eine erste Gruppe von Drogenabhängigen von der Nadel wegzubringen. Da habe ich Uschi einquartiert. Es gefiel ihr dort auch. Sie lachte wieder ein bisschen und lebte richtig auf, obgleich es auf dem Bauernhof auf andere Weise extrem zuging. Ständig brachen die Rinder aus, trampelten alles nieder. Und die Toilette, es fehlte am nötigsten, weil der Landtag im Stuttgart jeglichen Zuschuss verweigerte. Auch sonst ging vieles schief, besonders bei den Gruppengesprächen. Aber das störte Uschi nicht, darüber lachte sie nur. Selbst als das Haupthaus der Heilstätte abgebrannt war, weil, wie sie später herausstellte, Mäuse ein Nest gebaut und Stroh auf ein verdecktes Ofenrohr gescharrt hatten, weshalb es zum Schwelbrand und schließlich zum offenen Feuer gekommen ist, blieb sie dort, half beim Einrichten von Notquartieren in der Scheune und alles verlief wirklich gut, bis eine dieser Illustrierten mit ganz großem Aufmacher rauskam: Wir haben abgetrieben. Leider bin ich es gewesen, die ihr an einem Besuchstag diese reichlich bebilderte Reportage mit dem dollen Cover gebracht hat, weil ich glaubte, das könne dem Mädel helfen, wenn sich mehrere hundert Frauen, unter ihnen viele mit Namen, auf Passfotos zu erkennen geben. Sabine Sinjen, Romy Schneider, Senta Berger und so weiter. Lauter Filmgrößen, die bei uns auf der VIP-Liste standen. Natürlich hätte die Staatsanwaltschaft, weil sowas strafbar war, ermitteln müssen. Hat sie wohl auch. Aber passiert ist den bekennenden Frauen nichts. Waren zu prominent. So läuft das nun mal. Aber meine Uschi ist von so viel Mut, wie sie sagte, richtig high gewesen und wollte deshalb bei der Aktion mitmachen, weshalb sie mit beigelegtem Passfoto und Lebenslauf an die Chefredaktion geschrieben hat. Prompt kam eine Absage. Ihre detaillierte Schilderung, Heroin plus Kurfuscher, sei zu extrem. Einen solch krassen Fall zu veröffentlichen, hieße der guten Sache Schaden zufügen, vielleicht später einmal. Der Kampf gegen den Paragraphen 218 sei ja noch lange nicht zu Ende. Man fasst es nicht. Diese kaltschnäuzige Routine, das war für Uschi zu viel. Wenige Tage nach der Absage war sie verschwunden. Überall haben wir gesucht, ihre Eltern und ich. So oft es mein Dienst erlaubte, war ich unterwegs, habe alle Diskos abgeklappert. Das Mädel war und blieb weg. Und als man sie schließlich im Stuttgarter Hauptbahnhof fand, lag sie in der Frauentoilette. Die übliche Überdosis, der goldene Schuss, wie das heißt. Natürlich mache ich mir Vorwürfe, immer noch. Schließlich war sie meine beste Freundin. Ich hätte Uschi fest an der Hand nehmen, mit ihr nach London fliegen, sie dort in der Crossroad abliefern, im Voraus zahlen, sie hinterher in Empfang nehmen, sie auffangen, Seele stützen müssen. Gell, Uschi? Und eigentlich hätte unser Töchterlein Ursula heißen sollen, aber mein Mann, der wirklich verständnisvoll ist und sich um unser Kind rührend bemüht, weil ich ja noch immer bei der Bea fliege, war der Meinung, lieber solle ich über Uschi schreiben. 1972. Ich bin jetzt er. Er wohnt in Hannover-Langenhagen, ist Grundschullehrer. Er, nun nicht mehr ich, hat es nie leicht gehabt. Auf dem Gymnasium war nach der 7. Klasse Schluss. Dann die kaufmännische Lehre abgebrochen. War Zigarettenverkäufer, diente sich beim Bund zum Gefreiten hoch, versuchte es noch einmal auf einer privaten Handelsschule, wurde aber zur Abschlussprüfung nicht zugelassen, weil ohne mittlere Reife. Ging nach England, um Sprachkenntnisse aufzubessern, war dort Wagenwäscher, wollte in Barcelona Spanisch lernen, aber erst in Wien, wo ihm ein Freund durch so etwas wie Erfolgspsychologie den Rücken zu stärken versuchte, fasste er Mut, nahm abermals Anlauf, ging in Hannover auf die Verwaltungsakademie und schaffte es, durfte auch ohne Abitur studieren, brachte sein Lehrerexamen hinter sich und ist nun Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sogar Vorsitzender des Junglehrerausschusses, ein pragmatischer Linker, der die Gesellschaft Schritt nach Schritt verändern will, wovon er in seinem irgendwo günstig getrödelten Ohrensessel träumt. Da klingelt es bei ihm in der Walzroder Straße, 2. Stock rechts. Ich, das ist er, mache auf. steht da ein Mädchen mit braunem Langhaar, will mich, ihn sprechen. Können bei euch zwei Personen mal kurz übernachten? Sie sagt euch, weil sie von irgendwem weiß, dass er oder ich mit einer Freundin zusammenlebt. Er und ich sagen ja. Später, sagt er, kamen mir Zweifel und meiner Freundin beim Frühstück auch. Da kann man doch nur vermuten, sagte sie. Aber wir gingen erst mal zur Schule, denn sie unterrichtet wie ich, aber auf einer Gesamtschule. Bei mir stand ein Klassenausflug zum Vogelpark an. Der ist in der Nähe von Walsrode. Danach hatten wir immer noch Zweifel. Die sind inzwischen womöglich schon eingezogen, weil ich der Langhaarigen den Schlüssel zur Wohnung. Deshalb spricht er mit einem Freund, wie auch ich bestimmt mit einem guten Freund gesprochen hätte. Der Freund sagt, was die Freundin schon beim Frühstück gesagt hatte. Ruf 110 an. Er wählt mit meiner Zustimmung die Nummer und lässt sich mit dem Sonderkommando BM verbinden. Die vom Sonderkommando horchen auf, sagen, wir werden ihrem Hinweis nachgehen und tun das auch, in Zivil. Schon bald nehmen sie mit dem Hauswart das Treppenhaus in Augenschein. Währenddessen kommt ihnen treppauf eine Frau mit einem jungen Mann entgegen. Der Hauswart will wissen, wen sie suchen. Sie wollen zum Lehrer. Ja, sagt der Hauswart, der wohnt in der zweiten Etage, wird aber nicht da sein. Später kommt der junge Mann zurück, sucht draußen eine Telefonzelle auf, wird, als er Münzen einwirft, verhaftet, trägt eine Pistole bei sich. Der Lehrer steht politisch bestimmt links von mir. Manchmal, wenn er in seinem getrödelten Ohrensessel sitzt, träumt er sich fortschrittlich in die Zukunft. Er glaubt an einen Emanzipationsprozess der Unterprivilegierten. Mit einem Professor in Hannover, der in linken Kreisen fast so bekannt wie Habermas ist und der, was BM betrifft, gesagt haben soll, die Fanale, die sie mit ihren Bomben setzen wollen, sind in Wirklichkeit Irrlichter, stimmt er ziemlich überein. Diese Leute haben der Rechten die Argumente geliefert, das gesamte Spektrum der Linken zu diffamieren. Das entspricht meiner Meinung. Deshalb haben er und ich, er als Lehrer und Gewerkschaftler, ich freiberuflich 110 gewählt. Deshalb sind die Beamten von der Landeskriminalpolizei jetzt in einer Wohnung, die die Wohnung des Lehrers ist und in der ein getrödelter Ohrensessel steht. Die Frau, die, nachdem die Polizisten geklingelt haben, die Wohnungstür öffnet, sieht mit ihren struppkurzen Haaren kränklich aus und ähnelt, abgemagert wie sie ist, überhaupt nicht dem Fahndungsfoto. Vielleicht ist sie nicht die Gesuchte, wurde schon mehrmals totgesagt, soll an einem Gehirntumor gestorben sein, hat in den Zeitungen gestanden. Ihr Schweine, ruft sie bei der Verhaftung. Doch erst als die Beamten in der Wohnung des Lehrers eine aufgeschlagene Illustrierte finden, in der die Röntgenaufnahme des Schädels der gesuchten Person abgebildet ist, ist das Sonderkommando sicher, wen es im Griff hat. Danach finden die Beamten noch mehr in der Wohnung des Lehrers. Munition, Schusswaffen, Handgranaten und einen Kosmetikkoffer Marke Royal, in dem eine 4,5 Kilo Bombe liegt. Nein, sagt der Lehrer später in einem Interview. Ich musste so handeln. Und auch ich bin der Meinung, dass er sich sonst mit seiner Freundin in die Sache verstrickt hätte. Er sagt, trotzdem beschlich mich ein ungutes Gefühl. Schließlich bin ich früher mit ihr, bevor sie mit den Bomben angefangen hat, manchmal einer Meinung gewesen. Zum Beispiel mit dem, was sie nach dem Anschlag auf das Frankfurter Kaufhaus Schneider in Konkret geschrieben hat. Gegen die Brandstiftung im Allgemeinen spricht, dass dabei Menschen gefährdet sein können, die nicht gefährdet werden wollen. Aber dann hat sie in Berlin, als Bader befreit wurde, doch mitgemacht, wobei ein einfacher Angestellter schwer verletzt wurde. Danach ist sie abgetaucht. Danach gab es Tote auf beiden Seiten. Danach kam sie zu mir. Danach habe ich... Aber eigentlich habe ich gedacht, sie lebt nicht mehr. Er, der Lehrer, in dem ich mich sehe, will jetzt die hohe Belohnung, die ihm, weil er 110 gewählt hat, von Staats wegen zusteht, für den bevorstehenden Prozess zur Verfügung stellen, damit alle, die bisher gefasst wurden, auch Gudrun Enslin, die auffiel, als sie in Hamburg eine schicke Boutique aufsuchte, ihren fairen Prozess bekommen, bei dem, wie er sagt, die gesellschaftlichen Zusammenhänge aufgezeigt werden. Ich täte das nicht. Schade um das viele Geld. Warum sollen diese Anwälte, Chili und sonst wer noch, davon profitieren? Soll er das Geld lieber in seine und andere Schulen stecken, zugunsten der Unterprivilegierten, um die er sich kümmert? Doch gleich, wem er das Geld geben wird, bedrückt ist der Grundschullehrer trotzdem, weil er nun lebenslang der Mann bleibt, der 110 gewählt hat. Mir geht es ähnlich.